Schönen guten Abend. Willkommen zu den Weltraumaffen-Dialogen. Ja. Das ist wie mit dem abnehmenden Mond, sind wir im Moment irgendwie in der Phase der abnehmenden Affen, aber das wird sicher wieder besser. Ja, hallo zum Sonntagabend-Stream. Heute bei mir ist der Chris. Hallo. Ausnahmsweise mal, ja. Ich hatte mal Zeit, also dachte ich, komme mal in den Stream. Danke. Freut mich auch sehr, also auch mal von jemand anderem was zu hören. Genau, ist immer mal gut. Ja. Ja. Oh, und du hast uns noch den Cem eingeladen, habe ich gesehen. Genau, ich habe uns den Cem aus dem Bundestag eingeladen. Der Cem, der Mann mit der Marihuana-Pflanze auf dem Balkon. Der wird Ganz sich, schlimmer Finger. der wird uns jetzt mal ein bisschen was erzählen zum Austritt von, also zum Brexit. Wird er uns jetzt was erzählen? Okay. Wie fehlt hier noch der Ton? Ja, mir auch. Ah, ich weiß, was Hedge ist. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Countdown für den Brexit hat begonnen. Großbritannien hat seinen Austrittsgesuch in Brüssel eingereicht. Damit steht die Europäische Union vor der größten Belastungsprobe seiner Geschichte. Erstmals bewegt sich Ihrer das Rad der europäischen Mann. Integration nicht vorwärts, sondern leider rückwärts. Und so schwer es auch fällt, wir müssen die Entscheidung Großbritanniens respektieren. Darauf hat Bundesaußenminister Gabriel hingewiesen, darauf haben alle Redner bis jetzt hingewiesen, denn es war eine demokratische Entscheidung, ohne jeden Zweifel. Das heißt aber auch, dass wir den Blick nach vorne richten müssen, denn die wichtigste Botschaft heute ist, einer geht. Aber 27 andere bleiben in der Europäischen Union und um die müssen wir uns jetzt gemeinsam kümmern. Und der Tag 1 Am des grünen Wesen soll die Brexit-Countdowns Welt sollte für uns genesen. alle auch der Tag 1 sein, um an einer stärken, einer geschlossenen Europäischen Union der 27 zu arbeiten. Das oberste Verhandlungsziel mit London. Ich bin froh, dass der Bundesaußenminister das so klar gesagt hat, muss es auch sein, ein starkes Europa zu haben. Und damit meine ich eine Europäische Union, die fest zusammenhält. Eine EU, die sich fit macht für die Zukunft, die so attraktiv bleibt, dass künftig niemand mehr Antrag auf Austritt aus der Europäischen Union stellen möchte. Das können wir nur erreichen durch ein Mehr an Transparenz, durch ein Mehr an Bürgernähe in Brüssel, aber eben auch mit Investitionen in die Zukunft Europas, in Strukturreformen, die dringend anstehen. Wir von Bündnis 90 Die Grünen bezeichnen das als ein Green New Deal. Wir wollen nicht einfach Investitionen um der Investitionen willen. Wir brauchen sicherlich nicht mehr Autobahnen im Süden Europas. Wir brauchen nicht mehr Hochhäuser an den Küsten Europas. Aber was wir brauchen, ist Breitband in der gesamten Europäischen Union. Was wir brauchen, sind die besten Hochschulen in der Europäischen Union. Was wir brauchen, das ist eine konkurrenzfähige Wirtschaft in der Europäischen Union. Und die wird es nur geben, wenn die Lebensverhältnisse in der gesamten Europäischen Union so sind, dass alle wissen, Europa lohnt sich, Europa ist gut für die Bürger und das darf uns ruhig was wert sein. Aber er weiß schon, dass Ich will wir mich auch an den Bulgarien und Kollegen Rumänien und Gehl so wenden, aufgenommen weil haben. Das ist ihm schon ich habe klar, das auch hoffe ich. mit Bedauern gehört, dass die Kollegen der Linkspartei leider auch immer wieder in dieses nationale Horn stoßen. Was war denn der Grund dafür? Was war denn der Grund dafür, dass die britische Wirtschaft heute so dasteht, wie sie dasteht? Es war doch nicht die Europäische Union, die gesagt hat, ihr müsst euch deindustrialisieren. Es war die Entscheidung der britischen Premierministerin Margaret Thatcher, die einseitig auf den Finanzstandort London gesetzt hat. Man muss zur Ehrlichkeit dazu sagen, die sozialdemokratischen Nachfolger haben es auch nicht viel anders gemacht. Das war doch der Grund, warum Großbritannien so dasteht, wie es dasteht. Diese Politik, Boah, ey, da kommt mir die dass man kalte die Kotze hoch, wenn Verantwortung ich den für reden höre. Was ist denn nationales in Deutschland Versagen immer gelaufen? Da in ist doch Brüssel. genau dasselbe gelaufen. Das ist doch eine Frechheit. Der tut hier so, als hätte Großbritannien alleine die Finanzwirtschaft irgendwie so hochgetakelt und den Industriesektor abgebaut. Schau doch mal in Deutschland, du. Oh. Brüssel Cem. ablehnt, das muss endlich mal ein Ende haben. Und an I, an Und an die. Ja, also die Sache war so, dass Sigmar Gabriel hatte einen Vortrag gehalten und also das war der erste und dann kam hier von der Linkspartei Dieter Dehm und hat halt irgendwas von Sozialabbau in der EU geredet und so, wie die halt eben denken, dass das halt das Problem wäre, so das Einzige, warum jemand Lust hat, aus der EU auszutreten. Auf der anderen Seite sind es wieder alles die Neoliberalen, die es haben wollen unbedingt. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Kollegen der Linkspartei gerichtet, nicht an alle, aber an manche gerichtet will ich schon sagen, also der Linkspopulismus gegen Europa ist mir nicht sympathischer wie der Rechtspopulismus gegen Europa. Wir brauchen gar keinen Populismus gegen Ach was. Europa, sondern wir brauchen Erzähl mir doch. Mut, Ehrlichkeit und die Bereitschaft. Tja, ich frage mich ja, wofür er die Grünen hält. Ja, aber auch wenn doch gleichzeitig von der Regierung so Sprüche kommen wie Linksradikalismus ist ein aufgebauschtes Problem und er steht jetzt ja auch nicht viel, mit einem Fuß, der steht er ja auch schon in der Koalition sozusagen mit diesen Leuten, die sowas behaupten. Oh. Warum nimmst du sowas, wo ich so sauer werden muss? Gleich, ja, werd doch nicht so sauer, beruhig dich. Freut dich denn, kannst du denn gar nicht lachen über seinen lustigen Akzent? Bereitschaft für Europa, sich einzusetzen. Ich finde, wir müssen deutlich machen, dass wir das Mandat nicht aus der Hand geben. Und ich bin froh, dass alle Rednerinnen bis jetzt und Redner deutlich gemacht haben, dass es dabei auch um die vier Grundfreiheiten geht. Das heißt, der freie Verkehr für Personen, für Waren, für Dienstleistungen, für Kapital, den gibt es eben nur im Paket. Es kann nicht sein, dass man sich das rauspickt, was man gerne hätte und auf den Rest verzichtet. So haben wir nicht gewettet in der Europäischen Union. Und deshalb muss die Bundesregierung dafür sorgen, dass am Ende drei Dinge Bestand haben. Der Zusammenhalt der Europäischen Union. Ja, das haben Sie eigentlich alle so ziemlich gesagt, dass das unbedingt sein muss, diese Merkmale, die er gerade genannt hat, dass die alle unbedingt weiterhin bestehen müssen, wenn Großbritannien irgendwas haben will. Aber ich bin mal gespannt, wie das so ausgeht. Also ich glaube, das sind irgendwie jetzt 2 Jahre Zeit oder so, die die jetzt haben, um das abzumachen, den Austritt nach diesem Artikel 50. Und ja, dann sehen wir uns halt wieder und schauen dann mal, was... was die Herrschaften da so gekriegt haben. Also ich glaube mal eher wenig. Die Integrität des Binnenmarktes und die Einheitlichkeit des Europarechts stehen nicht zur Verhandlung. Das gibt es nur im Paket und das werden wir entsprechend erhalten. Und es muss auch klar sein... Ist das in anderen Ländern der Europäischen Union auch so, dass YouTuber Rundfunkanstalten sind oder was? Weil das europäische Recht, das gibt es ja nur im Paket und das gilt dann für alle. Dann mach doch mal was. Wir müssen auch deutlich machen, was passiert, wenn man sich für den Exit entscheidet. Der erste Staatsgast, den US-Präsident Trump empfangen hat, war bezeichnenderweise Theresa May. Jeder, der in Europa mit Exit-Fantasien rumläuft, sollte sich gut überlegen, wer einen dann erwartet und was einen dann erwartet. Und auf der anderen Seite muss einem auch klar sein, da lachen sie alle. Spässlig macht keiner gelacht, sagt man da eigentlich. Aber naja, wir haben schon ein paar gelacht. Ja, die gleiche, ja, weil man muss ja nur Trump sagen und dann lachen einige Leute schon. So wie man nur AfD sagen muss. Das ist so Pavlovscher Hundreflex, glaube ich, bei vielen. Wenn ich als Mitglied der Europäischen Union ins Weiße Haus gehe, wenn ich als Mitglied der Europäischen Union nach China gehe, dann vertrete ich den größten Binnenmarkt der Welt. Dann habe ich doch viel mehr zu sagen, wie wenn ich als Einzelner hingehe. Deshalb bin ich froh, wenn wir hier Konsens haben. Wir verhandeln nicht nur als Deutschland, wenn wir irgendwo hingehen, sondern wir sind immer auch als Europäer unterwegs. Und wenn es alle so machen in Europa, dann schaffen wir auch gemeinsam mehr. Ich will das auch noch mal sagen, dass es natürlich jetzt nicht darum geht, verbrannte Erde zu hinterlassen. Wir brauchen freundschaftliche Beziehungen zu Großbritannien. Ich habe bei der Aufzählung, haben Sie ja vieles aufgezählt, was wir von den Briten gelernt haben, sei es die parlamentarische Demokratie, sei es andere Dinge, wo Sie heute auch noch mit uns eng zusammenarbeiten. Ich hätte mir noch den britischen Humor gewünscht, da hätten wir als Deutsche ja auch ein bisschen was mit Monty Python und so weiter. Das fand ich besonders schön. Mit Monty Python und so weiter. Besudel du mal Monty Python. Python? Oh je. Yeah. Mit Fallen und den Kater so kurz. Du machst mal einen Alleinunterhalter. Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Also so nach dem Motto, ja, jetzt treten sie aus der EU aus, jetzt wird Monty Python wahrscheinlich in Deutschland dann verboten oder so. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Was durchaus gut tut in der Europäischen Union und insbesondere in Deutschland, meine Damen und Herren. Wir werden zusammenarbeiten in vielen Feldern. Aber es ist auch klar, der entscheidende Unterschied ist jetzt auch klar. Die EU der 27, wir haben uns dafür entschieden, zusammen unsere Interessen zu vertreten. London kämpft ab jetzt alleine. Wir schauen nach vorne und wir sind uns hoffentlich einig darin, dass die globalen Herausforderungen von der Bekämpfung des Terrorismus bis zum Klimawandel, dass die ein Land alleine nicht bewältigen kann. Wir sind stärker, wenn wir als Europäische Union uns zusammentun, auch bei der Bekämpfung von Fluchtursachen, auch beim Thema, dass wir die Welt in einen Zustand verwandeln wollen, dass die Menschen dort, wo sie leben, menschenwürdig leben können. Das kann keiner allein. Aber als 27 machen wir da einen Unterschied, wenn wir uns da zusammentun, meine Kolleginnen und Kollegen. Ich will auch noch mal auf einen Punkt eingehen, der immer wieder in Großbritannien genannt wurde, nämlich das Thema Migration. Ich will daran erinnern, dass die Freizügigkeit damals, als 2004 die osteuropäischen Länder Mitglied der Europäischen Union geworden sind, durch die Bundesrepublik Deutschland damals 7 Jahre ausgesetzt wurde. Die Briten sind einen anderen Weg gegangen damals, ganz bewusst, viele vergessen das heute. Es spielte in der Debatte eine wichtige Rolle. Aber zur Ehrlichkeit würde auch dazugehören, dass die britische Wirtschaft nicht gerade unerheblich profitiert hat von den Menschen aus Polen, von den Menschen aus Osteuropa. Und sie jetzt wie den letzten Dreck zu behandeln, das ist auch nicht sehr anständig. Das macht man nicht. Das hat mit der Art von britischer Kultur, wie wir sie kennen und wie wir sie schätzen, nicht sehr viel zu tun. Deshalb glaube ich, wird auch sehr viel darauf ankommen, dass wir jetzt deutlich machen, dass die Menschen, die aus Großbritannien bei uns in der Bundesrepublik Deutschland leben, die innerhalb der Europäischen Union, der restlichen 27 leben, dass sie uns willkommen sind, dass sie Teil Europas sind. Und wir sollten es ihnen leichter machen, Bürger unseres Landes, deutsche Staatsbürger und damit auch Unionsbürger zu sein. Es wäre doch schön, wenn wir da jetzt eine Initiative gemeinsam starten könnten und deutlich machen, für uns sind Briten, die bei uns leben, in Kontinentaleuropa, hier arbeiten, hier ihre Steuern zahlen, herzlich willkommen. Sie sind Europäer, sie bleiben Europäer und wir werden sie einbürgern in unser Land. Für uns gehören sie dazu. Was? Aber was? Alle oder was? Ja, jetzt natürlich. Auch alle Briten ein? Nach so, den Syrern und den so Nordafrikanern jetzt auch noch alle Briten? So. Oh Gott, das wird voll hier und überall Fish and Chips Buden und so ein Scheiß. Ja, das werden die neuen Türken. Scheiße, ich geh nochmal schnell runter zum Briten eine Runde Fisch und Chips. Sobald nicht mehr, was guckst du, sondern hast du so, what guckst du? What you looking at? Chap, diggy old chum. Dazu gehört auch, dass wir uns um die 1 Million Menschen kümmern müssen, die in Großbritannien leben und EU-Bürger sind, die sich gerade große Sorgen machen, was mit ihnen passieren wird, die Angst haben, was ist mit ihrem Status. Wir haben von Leuten gehört, deutsche Staatsbürger, von denen man verlangt, dass sie in den letzten Jahrzehnten ihre Ein- und Ausreise nachweisen müssen, als Beleg dafür, dass sie dort die Staatsbürgerschaft bekommen. Das kann nicht angehen. Darum bitte ich Sie, dass Sie bei den Verhandlungen auch die Situation der EU-Bürger in Großbritannien mitbehandeln. Auch um die müssen wir uns jetzt kümmern. Es kann nicht sein, dass jetzt innerhalb Europas... Ja, die haben halt auch irgendwie so ihre Vorstellung davon, wie es alles zu laufen hat mit der Bürokratie und so. Genauso wie wir. Wollen stellen sich ja, auch alle hin und sagen, ja, ihr müsst mich dran halten, müsst mich dran halten, müsst ihr alle dran halten. Vielleicht sind die Leute, wären die Leute hier glücklicher, wenn wir auch vorher mal nachgucken würden, bevor wir einbürgern. Was nicht der Europäischen Union, aber Europas neue Grenzen errichtet werden, wo wir doch gerade dabei sind, die alten abzureißen. Meine Damen, meine Herren, ein starkes Europa ist Zukunft. Ein starkes Europa ist das beste Erbe, das wir unseren Kindern, das wir unseren Enkeln mitgeben können. Verhalten wir uns auch entsprechend so. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Also ich finde das, was Fallwehr gesagt hat, kann ich nur unterstützen. Ja, inzwischen hat er sich zusammengerollt und putzt sich ein bisschen. Ich glaube, er hat es überstanden. Oh ja, also wir haben ja jetzt die Tage schon öfter über dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesprochen. Haben sogar einen Sonderstream dazu gemacht für die Leute, die ihn nicht gesehen haben. Da wird Grundlegendes über den ersten Entwurf erklärt, aber jetzt sieht es so aus, als wäre das verändert worden. Ja. Und zwar, wie hier steht, also, jetzt hast du ein Stück zu weit, den letzten Absatz, dann nochmal genau. Während Verbände und Interessenvertreter noch in ihren Stellungnahmen zum ersten Entwurf arbeiten, legt das Justizministerium nun in der dafür noch laufenden Frist heimlich, still und leise eine überarbeitete Version vor. Dies ist bereits ein eher ungewöhnliches Vorgehen im Gesetzgebungsprozess und dürfte von den Beteiligten bereits als grobes Foul bewertet werden. Schlimmer noch, die überarbeitete Version wurde sogar ohne jede Absprache bereits der EU-Kommission zur Notifikation vorgelegt. Also das ist so wirklich schmierig schon fast, sowas so zu drehen. Also der Mann, der das hier schreibt, das ist hier der Herr mit der schlauen Brille, das ist ein Fachanwalt für IT-Recht. Ja. Der versteht sein Geschäft wohl auch, denke ich. Aber ja, und es geht halt um zwei Änderungen. Zunächst ist die Liste der Straftaten, bei denen das Gesetz zur Anwendung kommt, erheblich erweitert worden. So finden sich jetzt auch Vorschriften, dort nun auch Vorschriften aus dem Sexualstrafrecht. Ganz überraschend. Ja. Das überrascht insoweit, dass wohl kaum jemand Facebook und Co. vorgeworfen hat, bei der Löschung von Nacktheit oder gar Pornografie nicht schnell oder energisch genug reagiert zu haben. Ja, das wird es wohl nicht sein. Und zudem kommt der Neuentwurf Kritikern entgegen, in dem der Teil gelöscht wurde, nachdem ein Anbieter wirksame Maßnahmen gegen die erneute Speicherung des rechtswidrigen Inhalts zu treffen habe. Ja. Das ist eher fast schon ein bisschen noch was Positives, dass das rausgeflogen ist, aber ist eigentlich auch technisch unmöglich. Ja, Vorschriften aus dem Sexualstrafrecht, da bin ich echt mal gespannt, was das ist, ob da wieder unser bester Freund die Istanbul-Konvention ihre Klauen da reinhält. Ja, oder welche Lobbygruppen wohl dahinter stehen, Manuela, Gina, Lisa. Ja. Das ist echt... Ja, und er sagt halt hier, es existiert halt schon das Telemediengesetz, da sind die ganzen Haftungen und sowas drin. Aber hier in der Neuregelung versteckt sich jedoch noch auf den ersten Blick eine unscheinbare Änderung, die jedoch die Durchschlagskraft einer mittleren Atombombe für die Anonymität im Internet gleichkommt. Dies sieht vor, dass nach in § 14 Absatz 2 des Telemediengesetzes nach dem Wort Eigentum die Wörter oder andere absolut geschützter Rechte eingefügt werden sollen. Ja. Und da geht es halt um die Herausgabe der Bestandsdaten, also E-Mail, Name, Postanschrift etc. pp. Ja, also da wäre damit dann Tür und Tor geöffnet, um jeden praktisch zu doxen, der was Böses gesagt hat, weil jemand hat da Beschwerde eingereicht und dann muss natürlich geguckt werden, wer das ist. Das ist, macht mich fassungslos, dass sowas einfach ja verändert wird. Ja. Und das Gesetz war auch so schon Orwell genug. Das hätte nicht sein müssen. Ne? Und hier steht es ja nochmal zusammengefasst, dass man halt bisher darauf vertrauen konnte, solange man nichts Strafbares sagt, gehen die Daten halt höchstens an die Strafverfolgungsbehörden und halt nicht an zum Beispiel Rechteinhaber, wie es oben steht, aus Musik- und Filmindustrie, die, wenn man irgendein Lied runtergeladen hat, dann auf einmal zack, alle Daten bekommen. Ja. Und so würde das ja dann sicherlich auch mit Hate Speech funktionieren. Da könnte dann jemand hingehen und könnte jemanden provozieren in der Diskussion, so lange, bis derjenige ausrastet und dann kann er doxen. Ja. Ich finde das faszinierend, dass sowas hinter dem Vorhang mal eben noch in ein Gesetz eingebaut wird, bevor überhaupt jemand was dazu gesagt hat, noch dazu. Und ich habe ja gestern schon mal diesen Chilling-Effekt erwähnt, dass also Leute von was abgehalten werden oder etwas gar nicht erst schreiben oder ein Video gar nicht erst posten oder sich überhaupt nicht trauen. Sowas wie die Weltraumaffen oder hier Bleilos-Kanal oder den Doktoranden zu machen, weil sie halt Angst haben, dadurch aufzufliegen. Und wer jetzt sowas zu verlieren hat, also Familie, irgendwie, keine Ahnung, Arbeit oder sonst irgendwas, der wird das halt sich dreimal überlegen. Aber mit jeder, also ich hoffe ja, dass dieser ganze Wahnsinn halt dazu führt, dass das Verfassungsgericht den Deckel drauf macht. So insgeheim. Und sie übertreiben es nur langsam ein bisschen, finde ich. Er spricht ja hier auch auf das Persönlichkeitsrecht nochmal an. Ja, ich meine ja auch quasi, dass dann Kritik quasi als Hass gilt. Und das ist ja, ja was, was wir eigentlich auch schon die ganze Zeit waren. Ich meine, das war ja GEMA-Geld auch die ganze Zeit. Ja, der Weltraumaffen-Dialog, leider. Ich meine, weiß nicht, wo unser Quotenrusse steckt heute Abend. Der wollte eigentlich kommen. Also ist es natürlich ein bisschen dünn heute und wir entschuldigen uns, aber. Ach, die Vertreter der Zivilgesellschaft. Ja gut, aber in dem Fall ist es ja sogar mal positiv gemeint. Es könnten sogar wir sein, die da gemeint sind. Die Vertreter der Zivilgesellschaft. Sind wir denn da? Und vor allem, ja, was er hier auch sagt, das stimmt ja auch. Warum schränkt sich Deutschland selber dann ein? Die ganze Kreativität, die aus Deutschland kommen wird, zum Beispiel mit dem YouTube-Rundfunkanstalten-Scheiß und dieser Mars-Geschichte, wird Kreativität im Netz eingeschränkt, wird, ja, das ist wieder so ein bisschen wie mit der Filmindustrie so. Die wird dann so kaputt reglementiert, dass am Ende nur noch Heimatfilme und billige Komödien rauskommen und der letzte deutsche wichtige Film irgendwie 100 Jahre her ist. Und so geht das mit der Internetkultur dann halt auch. Wird alles schön kaputt getreten. Ah. Ja, das ist auch was mit dem Chilling-Effekt, ja. Okay. Oh ja. Also irgendwie in letzter Zeit gibt es so den Trend, dass ein paar Leute aufwachen, habe ich das Gefühl. Das stimmt mich eigentlich schon wieder ganz zuversichtlich. Und das hätte ich vom Spiegel, den habe ich heute noch, irgendwie bin ich drüber gestolpert, das hätte ich schon nicht erwartet. Das ist nur eine Kolumne, ne, sowas wie die Stokowski das auch schreibt, also sowas mit Meinung, wo es auch drüber steht, extra Kolumne. Und dann auch jedem klar ist, ich kriege jetzt hier die Meinung von jemandem und nicht, wie das in anderen Publikationen ist. Ja, und dann geht es halt um die Sache, dass wieder mal Autos gebrannt haben in Hamburg. Bullen, Platthauen und so, die üblichen Verdächtigen. In Hamburg haben wir ja dieses mit dieser roten Flora und dem, was da außen rum passiert, auch so ein Hotspot wie in Kreuzberg. Und dann haben sie halt da Mannschaftswagen angezündet, mitten in einem Wohngebiet. Ja. Und das ist ja auch schon eine nette Sache für die Leute, die außen rum wohnen, wenn da so 8 Autos brennen, direkt nebenan. Ja. So, und dann sagt er hier noch bemerkenswerter als die sinnlose Tat, erscheint mir das Bekennerschreiben. Es unterscheidet sich nämlich in seiner menschenverachtenden Grundhaltung kaum von den Pamphleten vom anderen Ende des Extremistenspektrums. Oh Gott, echt? Sagen wir das vielleicht seit 2 Jahren? Nur sind hier eben Polizisten und nicht Flüchtlinge die vermeintlich legitimen Ziele, vermeintlich notwendige Aggression. Ich finde das, also wie gesagt, mich freut das sehr, dass das in so einer großen Auflage mal gesagt wird. Ja. Von links wird gern davor gewarnt, Links- und Rechtsextremismus zu vergleichen oder vergleichen zu wollen. Aber wer eine ganze Berufsgruppe pauschal zum Freiwild für Angriffe mit voller Härte erklärt, fordert solche Vergleiche selbst heraus. Das ist, wie gesagt, mir geht das Herz auf, wenn ich sowas im Spiegel lese. Was hast du gesagt, Chris? Hashtag Black Lives Matter. Blue Lives Matter, meinst du? Black Block Matter. Ja, und dann wird hier dann noch Trump eingestreut. Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt sein muss. Ja. Ja, also so ein bisschen so von Trump wegen, ihr seid Globalisierungsgegner, Trump ist auch Globalisierungsgegner, haha, das finde ich jetzt, das ist eigentlich unnötig. Ja. Ja, und dann geht es halt genau für deine Linie von Foucault zu Infowars. Also dieses Argument, dass die Rechte nur deswegen so viel Schwung hat, weil die Linke so durchgedreht ist. Ja. Also hat dieser ganze, was Abel so gerne scheiß Kulturmarxismus nennt oder ich als Adorno-Kacke bezeichnet habe, ist halt diese Denkweise, hier steht halt Foucault stellvertretend dafür, ist das dran schuld überhaupt vielleicht oder ein Stück weit dran schuld, dass das sowas wie die Alt-Right gibt oder so, dass ein Teil der Mitte wie wir sich hinstellt und sagt, jetzt hört doch endlich mal mit der Scheiße auf. Ja. Gibt dazu einen, er gibt jetzt hier noch eine Leseempfehlung, die geben wir, glaube ich, später sowieso auch noch. Ja. Aber das hat mich schon sehr gefreut, dass ich was in den Vorbereitungsthread für Sonntag poste und dann der Spiegel diesen Artikel empfiehlt. Ja. So, hier, sie haben objektivierbare Fakten und damit auch wissenschaftliche Erkenntnis zu einer Perspektive unter vielen erklärt und damit allen Türen Tor geöffnet, die jetzt mit Propaganda und alternativen Fakten eine rechtsnationale oder religiöse Agenda vorantreiben. Sie haben Worte mit Gewalttaten, Stichwort Mikroaggressionen, gleichgesetzt und damit für viele verwirrendes Sprachregime geschaffen, von dem sich jetzt mancher unterdrückt und eingeschränkt fühlt. Das ist eigentlich, also der hat Weltraumaffen geguckt, würde ich sagen. Ja. Weil das ist, gerade gestern haben wir darüber gesprochen, dass wieder mal Worte mit Gewalttaten gleichgesetzt werden im Zusammenhang mit Hassrede. Ja. Also ich hoffe ja wirklich, dass es jetzt langsam bröckelt, weil das ist ja das, worauf wir Affen auch schon so lange warten, dass endlich mal die Leute in der Mitte sagen, jetzt, ihr seid beide wahnsinnig. Ausländer raus, kein Mensch ist illegal, sind zwei Seiten einer Münze und jetzt mal Ruhe von beiden Seiten. Weil wir wollen keine von euren Radikalen lösen. Ja, also was diesen Satz angeht, dass es wirklich einen Kausalzusammenhang zwischen linker Theoriebildung und dem Erstarken des Rechtspopulismus gibt, kann und will ich nicht beurteilen. Kann ich nur zu sagen, kann ich beurteilen, will ich beurteilen, ja. Also. Ja, aber auch der letzte Satz auch wieder, das sicher ist aus meiner Sicht aber eins, eine Linke, die nicht daran glaubt, dass es Meinungen und Fakten, Lügen und Wahrheit, verbale und reale Gewalt, falsch und richtig gibt, hat rechten Lügnern, Leugnern und Tätern argumentativ wenig entgegenzusetzen. Ja, das ist Punkt. Wahr. Unterschrift. Weltraumaffen. Danke. Ja, das ist Achse des Guten. Ich glaube, das haben wir zugeschickt bekommen auch. Ja, es sagt ja eigentlich schon relativ klar die Überschrift, also wenn wir es nicht schaffen, in unserem Land irgendwie dafür zu sorgen, dass zum Beispiel sowas wie diese DTIP-Spitzel-Affäre und das Beobachten von deutschen Bundestagsabgeordneten durch den türkischen Geheimdienst nicht zu verhindern ist, was für ein Ding stellen sich die Leute dann mit dieser grenzenlosen Welt erst vor? Ja, mit diesem jeder von überall darf überall hin, kein Mensch ist illegal. Ja. Und warum, es stellt halt ja auch die Frage, warum die Bundesregierung diese Auftritte toleriert, weil es eine ganz klare Rechtsgrundlage gibt, warum dafür, dass jemand hier, wenn er hier auftreten will und politisch agieren will aus dem Ausland, dass er hier nachzufragen hat. Und unsere Regierung ist mehr so, ach ja, solange er nichts anzündet oder so, kann er ja gerne kommen, wir gucken nicht so genau oder wie bei so vielen Regeln, die einfach nicht mehr gelten, wenn Frau Merkel oder der Rest irgendwie da keinen Bock drauf haben, dass die Regeln für sie gelten. Ja, ich kann mich noch erinnern, als Obama damals im August bei seiner ersten Wahl nach Deutschland gekommen ist. Da gab es ja auch irgendwie Gerede darüber, weil er eigentlich beim Brandenburger Tor reden wollte und die gemeint haben, nee. Und dann ist er ja dann bei der Siegessäule gelandet. Also dem haben sie es quasi auch gesagt, dass es nicht geht, also nicht so, wie er das möchte. Stimmt eigentlich, ne? Der müsste ja, warum hat der uns eigentlich keine Nazis genannt dafür? Weiß ich auch nicht. Ja, und außerdem am Brandenburger Tor ist ja auch die amerikanische Botschaft, ne? Ja, aber hier, und er zieht halt das Fazit, dass die Regierung auch hier halt die Grenzen öffnen wollte, also auch sich nicht um Recht und Gesetz geschert hat, um besser dazustehen gegenüber ihrem politischen Partner im Endeffekt, um halt das Flüchtlingsabkommen wahrscheinlich nicht zu gefährden, was ja immer noch so das Ding ist, mit dem ständig das Stillhalten argumentiert wird, aber ich sehe das nicht als Argument, muss ich sagen. Wir können unsere Grenzen auch selber schützen, wenn wir wollen. Wir brauchen die Türkei dafür nicht, weil Grenzen haben immer die eine Seite und die andere Seite und man kann beide Seiten schützen, muss man nur wollen. Ja gut, das kann man sich ja vielleicht noch durchlesen, wenn man da Interesse hat. Das weiter. No. Ja, ist auch wieder eine Zusendung von der Frau Grimsqueaker von Berndian. Ja, ist aber ich auch schon wieder so ein Ding, wo man kaum drüber reden muss. In Berlin protestieren Eltern gegen einen schwulen Erzieher. Da drängt man kurz nach und dann weiß man eigentlich auch schon, worum es geht. Nämlich nicht darum, dass da ganz schrecklich homophobe Deutsche unterwegs sind. Nee, das hat mit der Religion des Friedens zu tun. Die Kinder streiten sich, wer mit ihm an der Hand gehen darf. Ja, und das hat dann gewissen Eltern nicht gefallen. Läuft also mit der Integration, läuft auf jeden Fall auch mit der progressiven Denkweise, dass man irgendwie alle Kulturen vermischen kann, ohne dass es irgendwie explosive Reaktionen gibt. Ja. Sie protestierten gegen Bergers Anstellung, sie drohten mit einer Unterschriftenaktion, sie fürchteten um ihre Kinder. Tja. Die kommen aus einer anderen Welt, ja. Schön. Ja. Ja, das ist ja auch alles gut und schön und wir wissen, dass sowas passieren wird und so. Was mich halt aufregt, sind die Leute, die immer noch behaupten, diese Sachen gäbe es nicht oder es seien Einzelfälle oder das sei auch kein Zeichen für eine bedenkliche Entwicklung oder so irgendwas. Ja, ja, also wenn ich in unserer Welt Leute habe, die aus einer anderen Welt kommen, dann finde ich das schon ziemlich bedrohlich. Also ich kenne genug Leute, die nicht in diesem Land geboren sind, die aber nicht aus einer anderen Welt kommen. Und ja, die werden nicht thematisiert in irgendwelchen Beiträgen, weil die natürlich ja ganz normal leben hier in diesem Land. Aber die Kita, in der Berger nun arbeitet, hat mit einer Ausnahme nur Kinder von muslimischen Eltern. Das ist auch so ein Satz, den man erstmal lesen muss. Ne? Ja, ich bin mir auch sicher, dass die in Berlin da die super korrekten deutschen Leute da auch ganz Acht drauf geben, dass ihre Kinder da schön getrennt werden. Läuft mit der Integration, läuft. Tja. Du siehst die Kinder nackt, okay, ja. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Ja, läuft. Das ist so ähnlich. Die hat eine Krankenschwesterin aus Litauen, stammt die. Und die hat halt eben geklagt gegen ihre Kündigung in der Probezeit, weil sie, also sie ist Ärztin, meint sie zumindest, und hätte aber, also sie hat in Deutschland keine Anerkennung für diesen Beruf. Also ihr Studium wird nicht anerkannt, wenn sie es denn gemacht hat oder so. Und deswegen arbeitet sie jetzt als Pflegerin. Und sie möchte halt keine Männer waschen und deswegen wurde ihr halt in der Probezeit gekündigt. Und das Gericht hat jetzt die Klage abgewiesen, sowieso schon, weil die zu spät eingereicht wurde. Aber ansonsten hätte sie da wahrscheinlich auch keine Möglichkeiten gehabt, weil Das Recht hat man nun mal nicht, wenn man diesen Beruf irgendwie hat, dann irgendwie zu sagen, ich wasche keine Männer. Und das finde ich auch richtig so. Ja, aber ja, das ist. Ich werde Automechaniker und sage dann, meine Religion verbietet es mir, japanische Wagen zu warten oder was? Genau, Ich meine, was ist was das für ist eine das für ein Quatsch? Religion? Dann werde ich halt nicht Pflegehilfe. Dann muss ich halt, oder muss mir dann eine Einrichtung suchen, die auf Frauen spezialisiert ist. Dann muss ich auf die Hebammenstation oder sonst irgendwas. Aber das muss ich organisieren. Oder Das eine können nicht die Gründung. Menschen um mich rum Aber organisieren. das finde ich auch mal interessant, ob das geht. Ob man, ja, wahrscheinlich in Deutschland auf jeden Fall. Also, wenn du da so eine Firma gründest und sagst, wir richten unser Angebot ausschließlich an Frauen, kannst du das in Ja, Deutschland ja aber es wahrscheinlich gibt sogar ja machen. Bereiche durchaus, gerade halt auch im Krankenhaus, wo man das wahrscheinlich ohne Probleme organisieren könnte, dass du keine Männer waschen musst. Und jemandem da entgegenzukommen, aber wie gesagt, das muss derjenige selber organisieren, das kann man nicht erklagen. Ja? Das ist halt, ich würde mir dann halt eine Werkstatt suchen, die nur BMW und Mercedes macht. Ja? Dann kann ich da arbeiten und muss nie ein japanisches Auto sehen, wenn ich Glück habe. Guter Vergleich. Überschrift nachher in den Kommentaren: Weltraumaffen vergleichen Männer mit Autos. Nee, ich habe beide Geschlechter mit Autos verglichen. Ich habe gesagt, Männer sind deutsche Autos und Frauen sind japanische. Nee, andersrum. Ich habe gesagt, Frauen sind deutsche Autos und Männer sind japanische Autos. Oh ja, der Moschee-Report. Ja, da. Ich habe es nicht gesehen, aber Ich habe es auch noch nicht gesehen. drüber gelesen und Ja. das läuft mit der Integration. Ja, also vor allen Dingen halt eben auch der Mann, um den es hingeht, der Herr Schreiber, der ist jetzt auch einer der neuen Moderatoren, beziehungsweise der neue Moderator bei Zapp, das Medienmagazin, unserer beliebten Lieblingssendung. Und ja, also der ist ja damals hochgelobt worden, weil er Arabisch spricht und so ein arabisches Fernsehformat quasi gemacht hat. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob überhaupt mit Anmeldung. Es wäre ja mal interessant, ob der überhaupt eine Rundfunklizenz hat. ja, aber auf jeden Fall hat er halt dieses Format gemacht, speziell halt für arabisch sprechende Leute in Deutschland. Also für Flüchtlinge und so. Und ja, hier steht es auch nochmal, ach, Marhaba. bei NTV war es, ja. Dann wird er ja wohl eine Genehmigung gehabt haben. Ja. Und er ist Und halt bei Recherchen halt, weil er Arabisch spricht, einfach mitgekriegt, was da wirklich vorgeht. Und hat halt Sachen, auch Sachen gehört, die ihm nicht so gut gefallen haben. Und dann ist er halt in medias res gegangen und natürlich war es so, wie er sich das gedacht hat. Also sobald er mit der Kamera aufgetaucht ist, war auf einmal Friede, Freude, Eierkuchen. Aber er hat ja auch nicht nur mit Kamera recherchiert, sondern auch einfach als Journalist. Und da kommen dann ganz andere Sachen. Ne? Also hier, deshalb haben wir nochmal jemanden inkognito an einem anderen Freitag hingeschickt. Da war die Predigt das Gegenteil von integrativ und rief die Gläubigen auf, sich vom Leben in Deutschland abzugrenzen. Komisch, ne? tja, ja, aber es ist schon auch eigentlich beängstigend, Der Auf. dass jemand wie ihn sowas halt noch überrascht. Also mich hätte es überhaupt nicht überrascht. Und ich spreche kein Arabisch. Naja gut, Und er hat sich ja. wahrscheinlich, er ist halt geredpillt worden im Endeffekt. Ne? Also da muss ich mich ja auch, ich war ja vor Gamergate im Endeffekt auch jemand, der viele linke Sachen mitgegangen ist, einfach weil sie links waren. Und da bin ich auch erst geredpillt worden im Endeffekt. Und der ist vielleicht hier, hat er so eine Sache erlebt. So. Der Aufruf zur Abgrenzung zieht sich wie ein roter Faden durch die Texte, läuft mit der Integration. In einer Ja, das ist ja schiitischen auch Moschee toll. hat der Imam gepredigt, man könne als gläubiger Muslim nicht gleichzeitig demokratisch und liberal und Anhänger des Propheten sein. Ich habe die Imame auch gefragt, ob Moscheen Ort der Integration seien. Das haben alle bestätigt. Ja, so Standard halt. Dann habe ich sie gefragt, wie lange sie in Deutschland sind. Und viele waren schon viele Jahre hier, aber sie sprachen bis auf einen alle kein Deutsch. Ja, muss ja nicht. Komisch. Oder sollten wir das vielleicht mal lernen, so wegen Monty Python und so. Oh Mann. Und am besten fand ich auch, dass der, dass die hier die Zwischenüberschrift, dass die syrischen Flüchtlinge gemeint, das ist ja ganz schön krass konservativ hier bei euch. So ein Scheiß gab es bei uns nicht. Ja, ist auch gut. Scheint echt nicht, als ob die syrischen Flüchtlinge das Problem wären. Hier, genau. Waren total überrascht, was hier für aggressive, rückwärtsgewandte Predigten gehalten werden. Ich meine, ja. Ja, und dann noch halt diese Diskrepanz, dass laut der Bertelsmann-Studie nur alte Leute in die Moschee gehen, dass er aber meint, dass alle Moscheen aus den Nähten platzen und jede Menge junge Leute da sind. Schülergruppen. In meisten Moscheen wird freitags in mehreren Schichten gepredigt. Und es hat nie Aufrufe zur Gewalt im eigenen, im engeren Sinne gegeben. Ja, schön, aber wenn man den Leuten die ganze Zeit sagt, integriert euch nicht, das sind alles irgendwie Ungläubige, die da draußen sind, da wird die Stimmung sicher nicht besser werden. Ja, nee, außerdem, das ist dann wieder so ein Punkt, wo sie sagen so, naja, es hat jetzt aber keiner das Wort Gewalt gesagt. Aber in der nächsten Broschüre ist dann wieder eine dumme Kuh oder irgendwas, dann schon wieder die erste Vorstufe zu Messer an Hals oder so. Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt sagte ein Imam, dass Menschen getötet wurden und es jetzt wieder Menschen geben werde, die das gegen den Islam nutzen wollen. Und dann predigte er, dass die größte aller Gefahren die Weihnachtsgefahr war, sei. Toll. Ja, wer kennt sie nicht, ne? War on Christmas und so gibt es ja auch in Amerika immer. Auch sehr lustig, die letzte Frage, nur dieses, sie wurden ja von vielen als Willkommensonkel beschimpft. Das klingt ja jetzt aber eher islamkritisch. Ich bin Journalist und zeige, was ich in den Moscheen gehört und gesehen habe. Und ich finde, darüber sollte dringend diskutiert werden. Ist schön, dass ein Journalist noch ein Ethos hat. Und nicht überlegt, weil er hat am Anfang was für Flüchtlinge getan, dann muss er die Schiene ohne Kompromisse weiterreiten, weil das ja ideologisch ist, sondern dann hört er, dass da irgendwie auch schlechte Sachen sind, über die spricht er auch. Genauso stelle ich mir einen Journalisten vor. Tja, der ist jetzt Moderator, what's up? Also. Naja, warten wir mal ab. Auf jeden Fall gut, jemanden zu haben, der Arabisch spricht. Ja, also mit dem Schluss zu einer Frauke Petri. Es gab da ja irgendwie in Sachsen. Wie war das? Ja. Ja, sie hat ein paar Abstimmungen verloren. Ich habe das war für mich eher so Boulevard, dieses ganze Ding, weil da Leute sich darüber lustig gemacht haben. Aber dabei, also Stimmungsschwankungen um die Schwangerschaft rum sollten eigentlich jeder Frau bekannt sein. Und jeden, ja, fast jeden Mann wahrscheinlich auch. Ja, aber mal jetzt ihre Kandidaten aufgestellt. Das ist natürlich auch kein gutes Zeichen. Aber die AfD, da habe ich nicht viel Hoffnung, dass die eine Rolle spielen wird, irgendwie in den Koalitionsverhandlungen oder dem Geschacher. Ich glaube, die werden leider durch das Gezerre und Geziehe halt diese Rolle als Protestpartei abgeben. Also nicht, dass ich sie irgendwie wählen würde, aber es hätte mir schon gefallen, wenn sie zumindest ab und zu mal Klartext im Parlament sprechen könnte. Aber im Moment sehe ich da nichts, gar nichts. Da wurde sie als Diktatorin und politische Fehlbesetzung bezeichnet. Ja, aber das ist ja das, es geht doch schon, seit die AfD irgendwie ein bisschen Aufwind hatte, geht das doch schon so. Erst haben sie diesen, wie hieß der? Lucke, ja. Oder was war das? Weggebasht, dann den nächsten und dann ist Höcke das ständige Gezerre und Petri und wie heißt der von der Petri, der Typ und ach, Zerr, zerr, zerr. Das ist, ich meine, wenn Leute sich schon vor dem Parlament so aufführen, wie sollen sie sich dann drin erst aufführen? Ja, das ist zwar wieder eher so die heitere Seite. Ne? Beziehungsweise, naja, für das Mädchen ist es nicht nur heiter gewesen. Das ist halt eine von denen, die es ein bisschen früher gerafft hat mit der roten Pille. Und die scheint auch nicht so viel mit Social Justice anfangen zu können. Und deswegen hat sie dieses Foto getweetet und daraufhin das Übliche erhalten. Ne? Wahrscheinlich steckt Gamergate dahinter, denn es ging ja um Morddrohungen und Vergewaltigungsdrohungen. Victim Culture finde ich auch gut. Ja, genau. Also sie hat das eigentlich alles relativ trocken genommen. Aber halt, es zeigt mal wieder, wo kommt denn dieser Scheiß her? Der kommt nicht aus der Ecke der Rationalisten, der Skeptiker oder Männerrechtsbewegung oder wie auch immer. Da ist die Aggression. Ja. Terrible of me to say, but I feel like if you or someone close to you gets raped, was accused of lying about it, this is the only way you'd learn, Pendeja. Ja, genau. Genau das, also genau das, was sonst immer den bösen anderen Leuten, imagine supporting male supremacy just for men to notice you. If I ever become this desperate for attention from ugly tween boys, please just put me down. Er schießt mich, ja. Gerne. Ich hoffe, du erstickst und fällst eine Treppenflucht hinunter. Oh, das ist aber eine tolle Art, ein toleranter Feminist zu sein. Bin kein Feminist oder tolerant. Geh sterben, Nutte. Das, klar. Und we need truth in feminism and social movements. Facts don't care about your feelings. Ich bin stolz auf das junge Mädchen. Dann noch Evan McGuinness da erwähnt. Ich denke auch, dass sie wahrscheinlich Fan von denen ist, weil diese Sprüche, die kennt man ja auch schon. Ja, aber so jemanden braucht man. In jeder Schule eigentlich. Möglichst mehrere. Genau. Damit es halt für die Kinder, die ein bisschen für sich selber denken können, einfacher ist, irgendwie Gleichgesinnte zu finden, weißt du? Wir verteilen dann so ein paar Gavin McGuinness DVDs in der Schule. Ja, aber man fängt doch immer mit irgendwas an. Und man stellt auch hinterher vielleicht fest, dass es nicht der beste Anfang war. Aber da muss man dann halt Medienkompetenz entwickeln. Aber wie gesagt, ich verorte Leute, die so denken, eher auf der etwas gehobeneren Schiene. Und da mache ich mir eigentlich nicht so viel Sorgen. Wer in dem Alter schon über sowas nachdenkt, hat schon was richtig gemacht. Die Störenfriedas! Die guten Störenfriedas. Unseren Stammzuschauern auch schon ein wenig bekannt jetzt. Ja. Und die haben einen tollen Artikeltitel schon mal, warum wir radikalen Feminismus brauchen. Die gestörten Friedas. Aber eigentlich ging es mir um, das ging im dritten Absatz los, glaube ich. Da genau, es ist in letzter Zeit. Das finde ich interessant, dass also ist auch wieder ein Teilstück von meiner momentanen Theorie, dass das Ganze zu erodieren anfängt und ins Rutschen kommt, dieser ganze Social Justice Blödsinn. Ja. Aber hier wird jetzt praktisch abgelästert über die Leute, die Feminismus und Kampf gegen Rechts als Einheit konstruieren. Dass die Rechten ein verheerendes Frauenbild haben und so weiter. Naja, das ist weithin bekannt, dass die ganz schrecklich sind. Ja. Aber es ist weniger bekannt, dass es zwischen den neuen, ich nenne sie mal vorsichtig, konservativen Parteien und der als ach so liberal umjubelnden Lobby für Prostitution erstaunliche personelle Überschneidungen gibt. Hier werden also Verschwörungstheorien ausgepackt noch dazu, weil die Friedas, muss man wissen, sind absolut gegen Prostitution. Ah ja, gut, und okay, das ist eine Aktivistin für Prostitution, die jetzt. Ja. Und die ist halt beim Lucke ja toll, ey. Bei einer 0,02% Partei oder was? Bei Alpha jetzt, oder wie? Ja, super. Wahnsinnig spannend. Ja, unglaublich. Und das ist natürlich auch der absolute Trend, so dieses Ding, was ich jetzt zum ersten Mal sehe und was wahrscheinlich das einzige Beispiel ist. Das ist definitiv, das zeichnet einen Trend aus, also 100 Pro. Meine Güte, ey. Ja, geh mal zurück, genau. Ja. Was aber noch viel bedenklicher ist, ist der Umstand, dass Feminismus nach geltendem Diskurs aktuell nur noch eine Berechtigung hat, wenn er sich dem Kampf gegen den Rechtsruck auf die Fahne schreibt. Und zwar an vorderster Stelle, während alte feministische Forderungen eben nachrangig bleiben. Die moderne gleichberechtigte Frau, die Feministin gar, wird damit zur willfährigen Galionsfigur einer Abwehrbewegung gegen rechts, ohne dass Frauen dadurch konkret etwas gewinnen. Ja, das ist ja die Hauptsache, wie wir ja auch schon von Frau Spupp wissen. Halt nicht voll genug kriegen, ja. Aber ich finde das so lustig, ja, wie sie hier jetzt, im Endeffekt konstruieren sie ja jetzt einen Angriff auf unsere besten Freundinnen. Im nächsten Absatz geht das ja noch weiter. Ja. Wo war es denn? Alles wahrscheinlich erst im nächsten. Finde ich auch gut. Ja. Wieder Frauen, die ihre Abkehr vom liberalen Feminismus wie den Ausstieg aus einer Sekte beschreiben. Ja, die kontrolliert und bedrängt werden, die sich an Unis für Tweets rechtfertigen müssen oder für ein Like auf unserer Seite. Betrachtet man dann die Forderungen des liberalen Feminismus, dann zeigt sich, dass die Abschaffung männlicher Hegemonie irgendwie nicht so recht zum Programm gehört, sondern vielmehr ist liberaler Feminismus eine Anleitung für Frauen, wie sie sich in einer patriarchalen Gesellschaft irgendwie einrichten können, ohne am System selbst rütteln zu müssen. Alles nur eine Frage der Sichtweise. Du fühlst dich sexuell belästigt, dann eigne dir das Wort Schlampe doch einfach an und schon bist du empowered. Wer dieses Einrichten durch radikal-feministische Kritik stört, hingegen, der bekommt die ganze Aggressivität dieser Debatte ab. Eine Aggression, die im Kampf gegen männliche Privilegien eben gerade nicht gezeigt wird. Ah, ich find's herrlich. Ich find's herrlich, wie sich die Leute zerfleischen. Ach, wunderbar. Und den letzten, ich glaube, der dritte Absatz kommt, ist auch noch da, genau. Gerne wird dann behauptet, auch von den Macherinnen des oben genannten Netzwerks, also das neue Netzwerk für Feminismus oder wie das hieß von Frau Wiczorek und Co. Es ging um Solidarität und Miteinander sprechen. Der Feminismus sei ein Diskurs, der von allen Frauen gestaltet werden solle, ist so ein Mantra. Das ist eine Lüge. Feminismus ist derzeit eine Meinungsdiktatur, die von einigen wenigen in der Öffentlichkeit präsenten Feministinnen ausgeübt wird und von den Medien bereitwillig gestützt wird. Ui, das sind aber schon irgendwie Verschwörungstheorien, oder? Naja, von den Medien gestützt wird es auf jeden Fall. Das kann ich bestätigen. Mhm. Abweichende Meinungen werden nicht nur aktiv unterdrückt, gerne auch mit rechtlichen Mitteln, sondern auch durch sprachliche Umdeutungen und Aneignungen immer wieder diskreditiert. Interessant. Jetzt hat erst der Spiegel einen Artikel geschrieben, in dem unsere Thesen stehen, und jetzt stimmen uns die Störenfrieders zu. Also entweder wir geraten in schlechte Gesellschaft oder es ist wirklich was in Bewegung. Naja, wobei ich ja das immer noch wieder ziemlich wirr finde, was die da halt meinen. Also, es ist kein Zufall, dass diejenigen, die als Feministinnen im Netz und seit neuestem auch in den Medien vertreten sind, auffällig selten konkret etwas gegen Frauenunterdrückung machen. Und die gehen ja auch nicht auf die Demos und so, ne? Und Gina-Lisa Lofink und so. Was? Bei konkreten Arbeit etwa mit Frauen, die in Prostitution zugrunde gehen? Dringend ein Ausweg. Ja, es gibt sicher Frauen, die da zugrunde gehen, aber es gibt da auch Frauen, die da freiwillig sind. Deswegen halte ich weder den einen noch den anderen Einsatz irgendwie für richtig. Auch nicht im Kampf der alleinerziehenden Mütter gegen Armut und den Vormarsch der Väterlobby. Die Mütter mit zutiefst misogynen Mitteln für die Frechheit bestrafen wollen, sich von den Vätern ihrer Kinder zu trennen. Ach du Kacke, ey. Ja, wie gesagt, also das war so eigentlich der Abschnitt, den ich so auffällig interessant fand, weil es halt um diese diesen innerfeministischen Konflikt. Gewalttätige feministische Sprache. Nee, gegenwärtige feministische. Gegenwärtige, okay. Ja, ich kann das kaum lesen. Dämliche Schrift, die sie sich da ausgesucht haben. Aber gewalttätige feministische Sprache finde ich auch gut. Wir haben das mit dem Feminismus im Griff. Alles okay in Deutschland. Wir streiten ja eigentlich nur um ein paar Sternchen und das bin ich. Na, wenn es weiter nichts ist. Ja, das ist ja das, was sie der Wizurek in den Mund legen praktisch. Ja, aber ich meine, ansonsten ist das Thema Gleichberechtigung abgehakt. Naja, also halt mit den Worten von Frau Schwupp, wir können den Hals nicht voll genug kriegen. Die stören Frieders. Also kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr mal irgendwie ja. diesen Scheiß lesen wollt, dann guckt mal bei denen. Das fand ich auch schön. Man kann mich als Mann nicht schlimmer beleidigen, als wenn man mich wegen meines Geschlechts einer Frau vorzieht. Wir haben viel zu tun. Genauso wie Martin Schulz, der jetzt auch schon irgendwie davon redet, dass es ein Gender Pay Gap gibt, gegen den man was machen muss in Zukunft dann. Wo sie jetzt im Bundestag bei irgendeiner Rede jetzt diese Woche, die ich gesehen hatte, über, da kommen wir auch nachher noch zu, die die Änderungen jetzt mit diesem Entgelt-Auskunftsgesetz oder wie diese Scheiße da heißt, also dass man als Frau dann irgendwie fragen kann, wie viel verdienen denn die Männer hier in der Firma? Und so nach dem Motto, ja, was ist denn jetzt hier mit der SPD, bringt das Gesetz jetzt was oder weil Martin Schulz halt schon sagt, wenn er gewählt wird, dann macht er endlich was dagegen. Wo ich mir auch noch sage, Martin Wähler Schwelz. Wo ich dann auch noch sage, so, ja, das ist doch sowieso schon ewig nur so ein Talking Point, irgendwie, den sie den immer so hinhalten können, ne, wie so ein Fisch an der Angel, so, der an deren eigenen Popo gebunden ist. Damit sie dann immer laufen in ihrem kleinen Hamsterrad. Ne? Wir haben viel zu tun. Ja, packen wir es an. Das war lustig. Ich finde den Peter Tauber ja normalerweise vollkommen unausstehlich, aber das, was er hier geschrieben hat, fand ich auf jeden Fall witzig. Der ist trotzdem unausstehlich. Ja, ist er auch. Ja, deine Twitter-Follower sind gekauft. Und er so, wie kommen sie auf die Schnapsidee? Ich will nur Follower Geld ausgeben. Ja, damit du dich wichtiger fühlst, Peter Tauber, deswegen. Ja. Und der NetReaper macht auch noch einen Auftritt. Ja. Grüße an den NetReaper. Könnte eigentlich auch mal bei uns vorbei. Wenn man schwarzen Humor hat, kann man den lesen, sonst besser nicht. Ja. Also, sexistische Startups, ja. Ihr habt euch sicher gefragt, was als nächstes kommt nach Manspreading und Co. Aber dann habe ich, als ich das dann aufgerufen habe, hier habe ich gemerkt, es geht sogar um einen feministischen Betrieb. Ja, das ist schon. Der hatte einen CEO. Das ist schon, da habe ich dann schon Tränen gelacht. Das ist schon cringe auf jeden Fall. Ein CEO. So wie She-Hulk wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und es dreht sich halt darum, dass alles so abläuft, wie es soll. Also die stellen Tampons und ähnlichen Kram her. Aber es gab dann halt sexuelle Übergriffe laut Mitarbeitern. Und zwar durch die Geschäftsführerin. Ich dachte immer, alle sexuellen Übergriffe gehen nur von Männern aus. Aber das muss wohl anders gewesen sein hier. Ja. Ein feministisches Unternehmen, das Tabus rund um die Menstruation abbaut. Ja, da haben wir auch schon mal ein Video drüber gemacht. Könnt ihr euch ja da mal ansehen, falls ihr das noch nicht angesehen habt. Wir beschäftigen uns mit allen wichtigen Themen. Auch wenn es manchmal nicht als erstes. Ja. Ist eigentlich nur wieder mal so ein Beispielartikel gewesen dafür, dass im Tal der Frauenfeinde. Im Tal der Frauenfeinde. Ach ja. Ja, die üblichen Sachen, die ein schlechter Chef mit dir macht, ja. Aber diesmal von einer Frau in einem feministischen Betrieb. Es scheint, als würde der feministische Hexentanz doch nicht gegen alles funktionieren und alles gleich machen und alles besser machen. Aus heiterem Himmel kamen Fragen nach Krankenversicherung, Urlaubstagen, Prämien und Mutterschutz, schreibt sie. Ja, vielleicht sollte man auch irgendwie ein bisschen einen Plan haben, wenn man ein Unternehmen aufmacht, oder? Aber nicht als Und nur CEO. Frauen einstellt. Hm? Hm? Naja, also da kann er überhaupt, das macht doch gar keinen Unterschied, ne? Ob du jetzt eine Frau einstellst oder einen Mann, das ist doch alles vollkommen das Gleiche. Oder irre ich mich da etwa? Ja, wie gesagt, es war nur so ein. Wir sehen also, es ist nicht alles gut auf der anderen Seite des Zauns, Artikel. Jetzt ist der Russe im Chat. Nicht nur zu spät, sondern auch noch nur im Chat. Ich glaube das ja alles nicht. Wir müssen mit Wladimir sprechen. Oh ja, Feminist Frequency. Anita Sarkeesian hat die Woche wieder mal einen geleistet. Nämlich hat hier dieser junge Mann, Nick Robinson, seinem Furrytum freien Lauf gelassen und hat gesagt, jetzt mal nichts für ungut, aber wer so tut, als hätte er sich auf Crystal aus Star Fox Adventures keinen runtergeholt, lügt euch an. Star Fox Adventures ist, glaube ich, ein GameCube-Spiel, wenn ich mich nicht irre. Da gibt es so eine Füchsin, die in einem Kristall eingeschlossen ist, eine anthropomorphe Füchsin. Ja. Und der gute Mann arbeitet lustigerweise bei Polygon. Ja. Also einer der Websites, die damals Gamergate an den Karren gefahren sind die ganze Zeit. Ja, und dann kommt Anita oder einer von Anitas Mitarbeitern zielsicher und sagt, niemand in deinem Büro fühlt in dieser Art und Weise über Crystal. Die wissen das natürlich auch. In unserem Büro, Entschuldigung, in unserem Büro fühlt in dieser Weise über Crystal. In fakt sehen wir ihren Charakter als sehr enttäuschend an und dann verlinkt sie zu einem Video zu dem Thema. Sie ist in einem Kristall gefangen. Einen weiblichen Charakter, der als Jungfer in Not dargestellt wird, ihrer Handlungsfähigkeit beraubt wird und den dann irgendwie erregend zu finden, das ist übrigens irgendwie eklig. Ja. Ja. Attitüden wie diese sind ein Zeichen dafür, wie männerdominiert die Gamer-Kultur bleibt. Ja. Newsflash, wir interessieren uns nicht für euren Steifen. Wie heißt auch noch Kristall? Total. Ja, Ja, sie hat mir richtig also Gedanken gemacht. auch wieder eigentlich so eine poetische Gerechtigkeit, dass jemand, der bei Polygon arbeitet, mit sowas wie einem Furrytum, natürlich haben ganz viele Leute sich hinterher darüber lustig gemacht, dass Feminist Frequency total die Furries geothert haben und dass sie aufhören sollen, die unsichtbar zu machen mit ihren Sachen und so. Ja, wer gucken will, gibt es ein paar sehr unterhaltsame Tweets zu. Aber ich fand es poetische Gerechtigkeit. Ja, okay. Gibt es dann auch nochmal einen Artikel dazu? Von Ian Miles Ja. Chong, glaube ich. Nee, Oder nee, also von hier William gibt's Hicks. Okay. nicht alle Artikel sind scheinbar von ihm meist schon wie bei Aber viele, die in die Heat Richtung Street, gehen, ja. sind halt von ihm auf Heat Street. Ja, da kann man es auch nochmal nachlesen. Oh ja, und hier mal wieder. Muss Gamergate herhalten, diesmal im Zusammenhang mit Mass Effect Andromeda. Das haben ja einige von euch sicherlich auch schon mitgekriegt, die im Internet wohnen, wie scheiße da die Gesichtsanimationen sind und viele andere Animationen. Unter anderem ist es nicht möglich, sich mit dem Charakterbaukasten einen wirklich schönen Charakter zu machen. Also das ist alles sehr darauf getrimmt, dass das sehr realistisch ist und dass kein Lookism da drin aufkommt. Und es gibt natürlich auch homosexuelle Romanzen und all das. Nur die Technik ist halt scheiße. Die Leute sehen aus wie aus Spielen von vor 10 Jahren. Die Lippenbewegungen sind völlig übertrieben und falsch. Die Augen sind, ja, ich meine, man sieht es ja auf dem Bild, wie die einen anstarren, wie so ein Android. Grauenhaft. Und da gab es dann halt dummerweise auch eine Geschichte, wo dann jemand irgendwie rausgefunden hat, irgendeine Frau, die da mitgearbeitet hat an den Animationen, die ist dann mit Todesdrohungen, bla bla bla, irgendeinem Scheiß bombardiert worden. Übrigens nicht von Gamergate, sondern wie immer von irgendwelchen Arschlöchern, die es im Internet nun mal gibt. Ja, und hier dieser Herr Graber nimmt das zum Anlass halt darüber zu schreiben, über diese Mass Effect Andromeda-Geschichte, und er gamedroppt natürlich. Ja. Also kannst ja mal ein Stück runterscrollen, irgendwo kommt dann dieser Absatz über Gamergate. Das Übliche. Man hat sich 2014 zusammengefunden, um Frauen zu misshandeln. Und ich finde es schön, wie dieser Buhmann immer wieder aus der Kiste geholt wird. Wir haben den 24. März 2017 gehabt, als der Artikel veröffentlicht wurde. Gamergate hat angefangen Ende August 2014. Das muss man sich echt mal reinziehen. Oh. Ja, habe ich eigentlich schon alles zugesagt. Dann bist du noch da, Chris? Oder bist du gerade AFK? Oh, okay. Bin ich alleine? Hört man mich noch? Einmal mit Profis. Ja. Ich habe mir selber auch ein Video angeguckt, in dem jemand die besten Teile zusammengeschnitten hatte. Aus den ersten Stunden von Mass Effect. Und es war wirklich, also ich habe ja irgendwie schon ich habe das erste gespielt und das zweite fand ich schon irgendwie nicht mehr so toll. Und das dritte habe ich dann ganz gelassen. Ja. Chris? Hallo? Ja, ich war kurz AFK. Okay, ich war hier schon so ein bisschen, bin ich überhaupt noch auf Sendung? So ja, doch, alles in Ordnung. Ich war nur kurz AFK. Ich kann das ja jetzt nicht in den Chat schreiben, deswegen. Ach so. Ja. Muss man noch angucken? Ja, ich habe eigentlich schon alles hierzu gesagt, okay. Soweit. Wir können nochmal runter zu dem... Wer schreibt dir hier gerade da den Autor des Textes? Irgendwie? Ja, es wird diese Geld für Girls Make Games Geschichte angesprochen und halt Gamergate, ja, wie gesagt. Und Online-Plattform Kotaku.com, ist das diese bei Gamern beliebte Online-Plattform Kotaku.com? Ja, die Kotaku. Ist bei Gamern geschätzt, die Seite Kotaku.com, das habe ich schon gehört. Ja, habe ich im WDR gehört. Gibt es nicht auch ein Videospiel von denen, das heißt irgendwie Deutschland das Videospiel oder so? Nee, das waren die anderen. Stell dir Deutschland ein Videospiel vor. Let's play Germany. Hör auf, mich so anzustarren. Ja, ich weiß nicht. Es kommen ja immer wieder so Artikel raus. Und eigentlich muss man nicht jeden einzelnen besprechen, aber da gab es irgendwo so eine schöne Zwischenüberschrift, die ich einfach so fantastisch fand, weil sie für jeden... Ja, das ist übrigens von Broadly, also natürlich. Ja, weiß Broadly. Irgendwo dazwischen so eine blaue... Kommt so eine blaue Blurb. Bei den Opfern ist die Polizei auch immer überfordert. Keine passenden Starkstücke dabei, oder was? Das sind die weicheren, ja. Hier, genau da. Je mehr Hasspostings kommen, desto eher habe ich an ein Wespennest gestochen, das dringend thematisiert werden muss. Ja. Das finde ich so einen fantastischen Satz, weil das legitimiert eigentlich alles. Auf jeden Fall. Also, je mehr ich Hasspost kriege, umso mehr weiß ich, dass ich in ein Wespennest gestochen habe. Jeder kann das sagen. Jeder, der irgendwie Kritik bekommt, kann das als Hass definieren und dann sagen, seht ihr, ich habe recht. Nur das stimmt halt nicht. Ja. Es stimmt nicht. Als ich über sexuelle Belästigung in Zügen, das war die alte. Erinnert ihr euch noch an, wie ist der Hashtag im Zug passiert? Im Zug passiert. Das war eine der dümmsten Sachen überhaupt, wo die ganze Journalistenklicke drauf aufgesprungen ist. Ja. Silencing natürlich. Und so sieht es immer aus, wenn ich bei einer Frau zu Hause war, die Frechheit hat, einen Computer zu benutzen, dann schlage ich den kaputt. Geh in die Küche zurück, sage ich. Ja. Als alter Maskulist. Twitter mal das Essen um, wenn das nicht anbrennt. Warum liegt da eine Spraydose? Ja. Vielleicht habe ich die Spraydose damals nach dem Fernseher geworfen, keine Ahnung. Das heißt aber nicht, dass ich eine Schere im Kopf haben würde und deshalb manches nicht mehr schreibe. Ich weiß eben nur, was es hervorrufen kann. Und so ist das für alle von uns, Mädchen. Ja, für jeden Einzelnen. Wenn ich hier was sage, weiß ich, dass mich jemand dafür kritisieren kann. Und ich weiß auch, dass nicht jeder, der einen Kommentar schreibt, zum Beispiel zu unseren Videos, freundlich ist. Es gab auch schon Leute, die wollten, dass wir sterben. Ja. Passiert, aber deswegen wird mein Leben nicht schlimmer, weil mir jemand gesagt hat, dass ich seiner Meinung nach sterben soll. Die sieht voll unterdrückt aus mit ihrer Sonnenbrille und so. Die Verena Bogner. Ja. Ja, die Südkorea, genau. Die südkoreanische ehemalige Präsidentin. Dagegen gibt es jetzt einen Haftbefehl wegen Korruption, weil die wohl ziemlich bestechlich war, die gute Dame. Und ja, was ich da vor allem bemerkenswert dran fand, weswegen das jetzt auch so ein bisschen hier in unserem Feminismusbereich heute ist, das ist eine Frau, die bestechlich ist. Und die Tagesschau berichtet nicht darüber, dass das frauenfeindlich wäre, das zu sagen, dass die bestechlich ist oder die aus dem Amt zu holen oder so. Hier steht nirgendwo drin, dass Männer damit ein Problem gehabt haben, dass diese Frau ein Amt bekleidet. Das finde ich voll... Ich habe auch bisher noch keinen Hashtag Team Park gesehen. Genau. So. Also die Feministinnen scheinen auch noch zu schlafen in Deutschland. Also dabei wäre das doch jetzt mal wieder eine Sache, wo sie sich echt engagieren können. Sie heißt die Frau ist doch jetzt echt nur... aufgrund ihrer Geschlechtsmerkmale aus dem Amt gemobbt worden. Definitiv. Sie heißt das sieht doch jeder. Sie heißt Park, sie kommt aus Südkorea. Ich würde sagen, der Hashtag sollte South Park heißen. I stand with South Park. Voll Titte. Genau, also da merkt man mal wieder so hier, das ist halt eine Dame, die das Netzwerken nicht ernst genug genommen hier in Deutschland. Also da wäre mehr drin gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, so wie ich Medien kenne. Wenn in Polen zum Beispiel die Frau Schittlow von der PiS-Partei irgendwie wegen Korruption rausfliegt, wird hier auch keiner eine Träne nachweinen oder irgendwer vermuten, es sei Frauenfeindlichkeit gewesen. Dann war das nur ihre undemokratische Haltung und ihre Aushöhlung des polnischen Rechtsstaats. Crazy. So wie das bei der Frau Park nur die Korruption ist. Immer wie es sein muss. Den Schah haben sie ja hier auch anfangen wie ein Staatsmann. Ja, das ging halt durch die ganze Presse. Ich fand dieses Foto, was sie gepostet hat, einfach so saudumm. Das ist, glaube ich, hier, wenn du es runterscrollst, sieht man das Foto. Das ist so eine mehr oder weniger bekannte Sängerin und die hat dieses Bild gepostet. So nach dem Motto, unsere Stärke liegt in unserer Verschiedenheit. Genau, da unten ist der Text. Unsere Stärke liegt in unserer Verschiedenheit. Geh nochmal eine Zeile hoch. Unsere Macht beruht auf Vielfalt. Wir sind so schön, alle von uns. Wenn wir uns gegenseitig betrachten, sehen wir uns selbst. Und dazu dann dieses Bild. Ich weiß halt nicht, was... Ich würde sagen, wenn wir uns gegenseitig betrachten, also wenn ich diese Dame betrachte, dann sehe ich auf jeden Fall nicht mich selbst. Auch dieses Bild ist so, das Bild will ja auch kein Muslim sehen, weißt du? Da wird doch jeder konservative Muslim wird sofort ausspucken und sagen, das ist eine Verhöhnung im Endeffekt. Also ich weiß nicht genau, was sie erreichen will. Also sie erreicht weder die Leute, die sagen irgendwie, der Islam gehört nicht zu Amerika, noch die Leute, die sagen Allahu Akbar. Will sie die Mitte erreichen, oder? Keine Ahnung. Der Künstler lebt im Oman, da hat aber Glück gehabt, dass er da noch lebt. Er steht bis heute. Von wann ist der Artikel?

Die Form des Aktivismus hat sich zu einer Politik der Verbote und Bußen entwickelt. Zu einer autoritären Variante von jetzt kann ich nicht weiterlesen. Eine autoritäre von Queer. Ja. Okay. Auch gut. Also auch genau dieses Thema, halt keine Diskussionen, keine zwei Seiten, dieses Thema hat nur eine Seite, etc. Dass sie es halt wirklich als autoritär auch erkennen. Also das finde ich auch schon ziemlich bemerkenswert. Aber eigentlich wird es halt, ja immer so in den Freiheitskontext gestellt. Ja, sagt sie ja hier unten auch, eigentlich scheint der Begriff oder eher Begriff queer das utopische Glück auf, dass die sexuell anderen ohne Angst verschieden sein können. Aber genau das geht ja nicht, wenn du innerhalb der Queerbewegung jetzt wieder so kleine Gestapos hast. Ja. Also hier aus dieser, hier Schwule und Lesben sind reaktionär, weil ihre Ideen, ihre Identitäten sind zu einengend und sie seien zu etabliert. Aus dieser Idee heraus wurden die queeren Begriffe Homonormativität und Homonationalismus geschaffen. Was also, zum Teufel? Bitte greift euch doch alle mal an den Kopf. Das neue Feindbild sind die Homosexuellen, ja. Sind ja auch Teil des Tätervolks, wie der Ali Utlu mir damals mal erzählt hat. Auf der anderen Seite herrschen sehr feste Vorstellungen von Identität in diesem queeren Aktivismus vor. Etwa in der Kritik an Privilegien. Da wird so getan, als gäbe es die Unterdrückten und die Unterdrücker, die als Personen ganz klar auszumachen seien. Das ist bequem, aber falsch. Und die Zuteilungen sind ziemlich abstrus. Im Mittelpunkt dieser als Antirassismus ausgegebenen Anstrengungen stehen dann Weiße, die Dreadlocks tragen, was als rassistische Gewalt verstanden wird. Über die Diskriminierung am Arbeitsplatz, die deutsche Abschiebepolitik oder die alltäglich rassistische Gewalt spricht da kaum mehr jemand. Und sie wird mit so einem Ansatz unweigerlich relativiert. Also es ist richtig Feuer in der Hütte gerade. Wir sollten einfach drumherum stehen und uns dran wärmen. Weil, also, das Buch hat natürlich extreme Kontroversen ausgelöst. Das Amt wurde hier als schwul-christlich bezeichnet. Sehr gut. Also, es gibt natürlich einen tierischen Grabenkampf. Ich warte nur noch darauf, dass die sich über die virulente Homo-Lobby beschweren. Das wäre das Allerschönste. Oder das Welt-Homo-Tum. Die Verschwörungen der Weisen von Florida oder so. Ja. Aber ich glaube, in San Francisco gibt es mehr Schule. Ja, was weiß ich. Ich habe jetzt an die rosa Fassaden gedacht und so. Ja, also wer auf Twitter so ein bisschen nach Beißreflexe sucht, der kann da viel Spaß haben, wenn er gern Leute sieht, die sich streiten und dabei lacht. Mir hat das ein, zwei Stündchen lang echt viel Spaß gemacht. Da sind so einige Idioten dabei. Und wenn man da so guckt, gibt es ganz viele Leute, die sagen, oh, danke, dass du mich auf dieses Buch hingewiesen hast. Ich habe es mir mal gekauft und so. Also das wird wahrscheinlich sich ganz gut verkaufen und hoffentlich dann ein paar mehr Leuten, zwar aus einem anderen Winkel, aber halt auch diesen Wahnsinn vor Augen führen. Und wer in Berlin wohnt, kann am 4., glaube ich, heute ist der 2. Am 3., siehst du, am 3. oder am 19.04. jeweils kann man sich eine Lesung angucken, was unter den gebotenen Umständen sicher ganz unterhaltsam wird. Vor allen Dingen im Tanzcafé. Ich denke mal, die wird vorher wieder abgesagt, oder? Ich habe eh schon gestern auch irgendwie getweetet, so, also entweder treffen wir uns am Buchladen oder an der Ruine vom Buchladen. An den rauchenden Trümmern. Wenn die Antifa anfängt, queere Aktivisten wegzudemonstrieren, dann kann man echt nur noch Popcorn ordern. Oh, apropos Aktivisten. Ja, Steffi Schniedel und ihr Krams hier. Stevie Schniedel. Ja, es ist ein billiger Witz, es tut mir leid. Aber. Ja, bietet sich einfach an. Das Bild ist auch enorm gefotoshoppt. Ja. Hier oben von der. Ja, ich meine, und wer so billige Witze wie Pink Stinks für seine NGO als Namen wählt, der hat es nicht anders verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, war es ja auch nicht originell, haben sie ja wahrscheinlich aus England oder irgendwo geklaut. Ja, aber das war jedenfalls diese Woche. Jetzt hat Stevie Schniedl von der deutschen Familienministerin Manuela Schwesig-Lisa-Gina den Auftrag erhalten, ab 2. August 2017 2 Jahre lang ein gezieltes Monitoring des deutschen Werberats, des freiwilligen Kontrollorgans der deutschen Werbewirtschaft, durchzuführen. Seid ihr im BMFSJ von allen guten Geistern verlassen eigentlich? Ja, sind sie. Kann ich definitiv. Wer stellt denn so eine parteiische Schnalle an, um sowas zu beurteilen? Du, das ist doch völliger FPD. Quatsch. Da stelle ich jemanden an, der eine objektive Perspektive darauf hat. Typisch das ist FPD. Wie als würdest du, oh Herr Inquisitor, wir brauchen jemanden, der entscheidet, wer eine Hexe ist, und wenn nicht, wollen Sie das nicht machen. Ja, typisch SPD. So, wir haben eine NGO genommen hier irgendwie. Das ist die Zivilgesellschaft, die sind objektiv so, das sind die Experten. Der Beste für die Drogenkommission als Vorsitzender wäre wahrscheinlich Volker Beck. Ja, ja, der hat ja keine NGO, der ist ja noch Politiker, das geht nicht. Du brauchst irgendwen, der das nur als Hobby macht und eine ganz klare politische Position dazu hat. Also die sich zufällig mit deiner... Der Auftrag der Ministerin wertet die Position der Feministin mit ihrer Entscheidung also gezielt auf. Ist das der Auftrag, den ich der Ministerin gegeben hat, den irgendwer der Ministerin gegeben hat? Oder ist das einfach, weil Gina Lisa die Heilige der Frauen werden will da? Sie arbeitet an einer Studie zur Heidi Klums Serie Germany's Next Topmodel. Ach Mann, warum geht ihr nicht dann, wenn ihr euch schon über sowas aufregt, dann würde ich doch eher zu RTL oder so gehen, wo sie die Behinderten durch Bauersucht Frau treiben oder durch ihre scheiß Star-Search-Kacke da. Dann würde ich doch dahin gehen, aber nicht zu Germany's Next Topmodel. Was soll das denn? Das erinnert mich an diese Verrückte da von der Universität. Was war das? Diese Mizzou-Universität, die da irgendwie ihre Professorenarbeit irgendwie über Geschlechterbilder in Buffy im Band der Dämonen oder irgendwas geschrieben hat. Genau. Oder ich glaube Twilight war das. Buffy im Band der Dämonen war, glaube ich, die eine von Missy Magazin. Aber die können das alle. Ja, sowas. Die war, glaube ich, der Twilight-Studie. Ja, ja, das war die Twilight-Studie. Aber Buffy gab es auch. Das war eine von Missy Magazin. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Ich weiß nur nicht mehr welche. Ich glaube, diese gleich im ersten Jahr macht der Pink Stinks mobil gegen eine allzu suggestive Bikini-Plakatserie die C&A schließlich zurück. Im zweiten Kriegsjahr sorgten sie mit ihren Protesten dafür, dass Ferrero die Bezeichnung nur für Mädchen auf dem Überraschungsei strich. Große Erfolge auf jeden Fall, ganz große Erfolge. Kürzlich stellte sie eine Wiener Burgerbraterei an den Pranger, die mit dem Bild einer Halbnackten nach einer Bedienung suchte. Auch diese Anzeige ist inzwischen von der Homepage der Betreiber und aus der Deutschen Wochenschau verschwunden. Zum Kotzen, ey. Shitstorm als feministischer Hebel. Aha. Aha, interessant. Da ist er dann also erlaubt und gut, oder was? Ja, aber wenn Shitstorm als antifeministischer Hebel benutzt wird, ist das Drohung, Harassment und Scheißdreck, ne? Ihr seid so ekelhaft. Ihr seid so ekelhaft. Boah. Auch in Österreich gibt es Sexismusprobleme. Ja, Wahnsinn. Die verstehen auch wieder überhaupt gar nicht den Sinn und Zweck von dem ganzen Kram. Der Werberat hat als freiwillige Selbstkontrollinstanz dagegen keine offizielle Handhabe, um abgemahnte Kampagnen auch effektiv zu stoppen. Warum denn auch? Außerdem, wie das bei Werbekampagnen nun mal so ist, das ist ja nicht so, dass man, das ist ja nicht irgendwie, dass das verabschiedet wird, welche Werbung man da fährt und die dann überall gesendet werden muss oder so. Sondern da musst du für bezahlen, dass es irgendwo abgebildet wird. Und die Firmen, bei denen du das einkaufst, die Werbung, die können sich das auch überlegen, ob die das jetzt senden oder aufhängen oder was auch immer. Und wenn die das gemacht haben, dann ist es. Und dann auch so dumme Tweets wieder drunter. Demnächst in diesem Gender-Theater separierte Sommerferien für Jungen und Mädchen und geschlechtergetrennte Atemluft. Was hat das denn mit der Realität zu tun? Ja, da haben wir auch schon Witze drüber gemacht, über das Man-Breathing, weil Männer ja mehr Lungenvolumen haben als Frauen. Dass das vielleicht als nächstes irgendwie kommt. Oh. Naja, wieso eigentlich nicht so geschlechterseparierte Sommerferien? Weil ich habe gehört, dass ja Männer total gefährlich sind für Frauen und so und die Dunkelziffer ist so hoch und an der Schule und überhaupt und die man kennt und oh mein Gott und oh, wir werden alle sterben. Frauen Denk zuerst. doch mal einer an die Kinder. Ach, Sexismusproblem auch in Österreich. Das glaube Ja, Homosexismusproblem. nicht. Wir haben kein Sexismusproblem in Österreich. Das ist Blödsinn. Wenn die Schlampen das erzählen, dann wollen sie sich nur wichtig machen. Bei der Sissi hätte es das nicht gegeben. Sissi. Ja, so viel zum so viel zum rassistischen Teil dieser Sendung. Ist das schon eine Rasse Österreicher? Ich weiß es nicht. Ja. Kann man gegen Österreicher überhaupt so rassistisch sein? Oh, ich glaube schon. Ich weiß nicht. Oh ja, geht das schon. Also die Worte, ne, um das nochmal klarzustellen, die irgendwelche Österreicher sind ja raus. Die Worte Nein, heuer will denen ich hier nicht gebe ich hören. ein Bonbon. Und das heißt Januar, ja, nicht Jena. So. Jena ist eine Stadt in Ostdeutschland. Genau. Ja, jetzt will ich hier noch was aus dem glorreichen Deutschen Bundestag. Viel besser als das dumme Ding von den Österreichern. Nein, es war nur Spaß. Das Parlament von Österreichern ist sogar ganz nett eigentlich. So richtig so ein griechischer Palast. Ich war da mal. Ja, und das ist jetzt hier nochmal zu diesem Entgeltgleichstellungsgesetz-Krams-Bums. Die Frau Schön von der Na, da CDU, bin ich ja mal gespannt, wenn die schon so heißt. die hat tatsächlich mal, ja, die ist auch immer bei diesem Zeug dabei. Das ist irgendwie so deren Geschlechterfrau. Hobby. Und die hat tatsächlich mal Beispiele für Benachteiligung von Frauen, was Löhne angeht. Ganze zwei anekdotische Beispiele, die schauen wir uns jetzt mal an. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern es ist auch gesetzlich geregelt, dass Frauen und Männer für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn erhalten müssen. Dass das aber in der Realität nicht immer der Fall ist, zeigen einige Beispiele, die wir auch zu Genüge aus den Medien kennen. Da ist zum einen die Firma Birkenstock, die ihren weiblichen Angestellten über Jahre hinweg mehr als 1 Euro weniger bezahlt hat als ihren männlichen Kollegen. Und wenn man das mal summiert, dann kommt man bei einer 40-Stunden-Woche in 5 Jahren auf über 10.000 Euro Lohnunterschied. Und das kann ja wohl nicht sein. Oft in den Medien, Die haben so aus dem Laientheater eingekauft, oder? Die Firma Birkenstock, die hat über Jahre hinweg 1 Euro weniger bezahlt. Was Diese auch Schuhe immer. sind in jahrelanger Kleinarbeit neben meiner Rolle als Minister und Familienvater entstanden. Da habe ich Anrecht drauf. Ich glaube auch mal, dass das für die Grünen gerade besonders gefährlich war. Die Firma zur Ehrenrettung, muss man das sagen, glücklicherweise jetzt längst geändert und das war auch dringend notwendig. In den Medien wird auch oft. Jetzt haben die es geändert und das ganz ohne neues Gesetz. Ein Wunder. Aber ja, das ist halt auch so ein bisschen, mir ist gerade der Waschlappen vom Haken gefallen, da habe ich ihn wieder aufgehängt, weil dann hat sich das ja erledigt, oder? Ja, sollte man denken. Aber die Dunkelziffer ist natürlich wie üblich viel höher. Ja, auf dem Oktoberfest soll es auch ganz Ja. schlimm Da sein. gibt es auch immer 1 Euro weniger. Die Tischlermeisterin Edeltraud Waller genannt, die von ihrem Arbeitgeber monatlich 1200 Euro weniger Bruttogehalt hat und damit vor Gericht gezogen ist. Und auch ich kenne es, dass Berufseinsteigerinnen trotz der gleichen Qualifikation weniger Einstiegsgehalt haben als ihre männlichen Kollegen. Und diese Beispiele zeigen, dass wir Maßnahmen brauchen, um das Gebot gleicher Lohn für gleiche Arbeit wirksamer umzusetzen. Und heute beschließen wir eine davon. Klar ist, auch mit diesen. Also Birkenstock und eine Tischlermeisterin. Und die Tischlermeisterin hat auch noch geklagt und Recht bekommen. Yay. Aber jetzt brauchen wir dringend ein Gesetz. Diesem Gesetz werden wir nicht auf Knopfdruck Lohngerechtigkeit herstellen. Was wir aber heute schaffen, ist eine Möglichkeit für die Frauen, dass sie beweisen können, dass es eine ungleiche und auch eine ungerechtfertigte Bezahlung in ihrem Unternehmen gibt und dass sie dann damit dagegen vorgehen kann. Wenn eine Frau... Dann gehen die Frauen los und sagen, hier, ich kann es beweisen, ich werde ungerechtfertigt bezahlt. Nicht gut. Ahnt, dass ihre männlichen Kollegen in gleicher Position und Verantwortung mehr verdienen als sie, dann hat sie mit dem heutigen Gesetz nun einen Auskunftsanspruch, den wir, und damit kann sie eben Transparenz einfordern. Sie erfährt, warum sie wie bezahlt wird, und sie kann auch erfahren, wie viel eine vergleichbare Gruppe im Schnitt verdient, und verdient sie dann weniger und gibt es keinen sachlichen Grund dafür, dann handelt es sich eben um Diskriminierung und sie kann einen gerechten Lohn einfordern beim Arbeitgeber, wenn er dann diesem Anspruch nicht nachkommt, natürlich auch vor Gericht. Das ist ein total einfach, oder? Habt ihr alle verstanden, nicht wahr? Ja, leider. Oh Mann, ey. Aber wie kommt jemand mit dem Redetalent in den Bundestag und dem... Na, nee, ich will nichts sagen. Ah. Wieso? Ich weiß nicht, ich finde sie... Also, ich würde sie nicht wählen, nachdem sie die Rede gehalten hat, egal für welche Partei. Also die finde ich nicht... Ja. Und die Dame kommt aus St. Wedel. Also ich denke mal, die wird wahrscheinlich mit... St. Wendel. Wendel, okay, ja, dann trotzdem, das Sankt sagt für mich, dass es wahrscheinlich so 80% waren, die gewählt haben. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts darf es in unserem Land nicht geben und muss deshalb aufgedeckt und beseitigt werden. Ja, das ist ein gleichzeitig Saal, werden mit diesem Gesetz unter... Ja, das macht doch nichts, wenn das Sankt heißt, dann... Kommt der Mars doch auch her. Ja, aber ich aus Sankt irgendwas. Unternehmen aufgefordert, Prüfverfahren durchzuführen. Und auch das ist eine wichtige Maßnahme, denn viele von Ihnen kennen ja die Prüfverfahren wie LogibD oder EG-Check. Das sind ganz bewährte Verfahren, um eben Entgeltstrukturen in den Unternehmen zu überprüfen. Den mache ich jeden Tag. Und Rückschlüsse darauf zu ziehen, ob es Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Bei mir vor Ort macht das ein Unternehmen schon sehr lange, die Marienhaus-Klinik. Und ich habe mir das auch selbst vor Ort schon mal angeguckt, sehr zu empfehlen. Der positive Effekt dieser Prüfverfahren ist, dass es im Unternehmen regelmäßig eine Diskussion darüber gibt, ob denn für Frauen und Männer gute Chancen und Möglichkeiten im Unternehmen bestehen und was man verbessern kann. Es kommen automatisch Fragestellungen wie Flexibilität, wie Kinderbetreuung, wie Aufstiegschancen, Weiterbildungsmöglichkeiten, Karrieremöglichkeiten und vieles mehr. Und genau das ist es doch, was wir brauchen. Wir brauchen die Diskussion, um auch die strukturellen Probleme zu lösen und deshalb beide Teile der Lohnlücke zu schließen, nämlich die etwa 6%, die man nicht erklären kann, weshalb wir jetzt den Auskunftsanspruch einführen, und auch die verbleibenden, die anderen 15%, die man eben dadurch erklären kann, dass Frauen mehr Teilzeit arbeiten, dass sie öfter aus dem Beruf aussteigen und dass sie auch auf der Karriereleiter nicht nach oben kommen. Und wir haben ja gerade in dieser und den vergangenen beiden Legislaturperioden sehr viele gemacht, teilweise auch zusammen mit Ihnen, aber eben auch in der Koalition, die dazwischen lag, dass die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern gestärkt wird, dass es eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt, dass es mehr Partnerschaftlichkeit gibt und dass auch Frauen bessere Aufstiegschancen in den Unternehmen haben. Ich erinnere nur an das Thema Kita-Ausbau, an das Thema Frauen in Führungspositionen, an das Thema Elterngeld, was wir ja jetzt in dieser Legislaturperiode mit Elterngeld Plus noch mal flexibler gemacht haben. Wir haben also viel getan, um die diese Lohnlücke Begeisterung zu schließen, sowohl das die politische bereinigte... Handwerk. Ich finde es fantastisch. Ja, deine eigene Fraktion applaudiert dir. Hast du gut gemacht. Hier hast du einen Keks. Als auch die unbereinigte Lohnlücke. Und ich sage ganz ausdrücklich, Beide Teile der Lohnlücke sind ein Problem, denn im Alter entwickelt sich die Lohnlücke von 21% dann zu einer Rentenlücke, die wesentlich höher liegt. Und das ist tatsächlich problematisch. Und wenn wir vom Thema Altersarmut von Frauen sprechen, dann ist das natürlich ein großer Grund. Liebe Kollegen, das geht mir so auf den Sack. Hallo, so, wie es von Frau Schwesig in den Bundestag eingebracht wurde. Und das ist ja Roboter wieder. Schade. Du kratzt. Schade. Okay. Da lässt sich nichts dran machen, tut mir leid. Da bin ich wieder weg. Ciao, ciao. Kannst du nicht irgendwie mal am Mikrofon wackeln oder so? Hast das nicht beim letzten Mal irgendwie besser geklappt, als du irgendwie diese bessere Qualität eingestellt hattest oder so? Moment mal kurz, ich probiere es. Oder wenn du leise sprichst. Nicht, weil es ja nach dem Struck'schen Gesetz eigentlich immer noch mal Veränderungen gibt. Und natürlich gibt es viele Wünsche, auch in unserer Fraktion. Das will ich gar nicht verhehlen. Wir haben auf der einen Seite die Wirtschaftspolitiker, die sagen, das ist eine Belastung für Unternehmen, das kann man ja auch nicht bestreiten und das ist zu bürokratisch. Wir haben auf der anderen Seite die Frauen, die sagen, eigentlich ist es uns zu wenig, wir hätten gerne mehr gehabt. Und an der Stelle will ich aber auch gerne sagen, dass... Wir können den Hals nicht voll genug kriegen. Und damit, es geht nicht um das, was wir verdienen, es geht um das, was wir wollen. Genau, und damit genug... I don't want the world, I just want your half. Und damit genug von Frau Schön. Ja, dann verabschieden wir uns wieder von Tomate. Schade. Technische Probleme. Müssen wir den Dialog hier weiterführen. Ja. Juhu, ja. Bei der DJV-Fachtagung 24 Stunden Zukunft diskutieren junge Journalistinnen und Journalisten mit Daniel Drepper über Haltung im Journalismus. Genau, das war das Thema gestern und heute. Also die jungen Journalisten im Deutschen Journalistenverbund haben diese Veranstaltung in Potsdam gemacht. Und da habe ich mich mal durch diesen Hashtag hier, 24 Stunden Zukunft, so ein bisschen durchgeschaut. Also dieser Daniel Drepper, wie ich dann ziemlich schnell gemerkt habe, also erstmal war diese Dame hier noch, unsere Haltung entscheidet darüber, wie wir über die Welt berichten. Ja, journalistische Verantwortung. Das ist wohl wahr. Scheiße, die hat es ja mal voll missverstanden. Die glaubt wirklich, dass sie hätte eine Verantwortung, ihre Meinung in das Volk zu bringen. Also eine Perversion des Journalistenbegriffs im Endeffekt. Ja, die ist Lehrerin bei einer Zeitung. Ich lese das eher so, dass sie sich bewusst ist, dass es einen Einfluss darauf hat, wie man halt die Welt sieht. Und die Verantwortung ist, dass man sich dem bewusst sein muss. Also das lege ich dann ausnahmsweise mal ein bisschen zu ihrem Guten aus. Naja, auf jeden Fall, dieser Daniel Drepper ist halt der Chef von BuzzFeed Germany jetzt. Ja, bewerbt euch bitte alle. Ne? Alle Zuschauer möchten, dass morgen eine Bewerbung beim Herrn Drepper liegt. Ja. Genau. Ihr könnt die Zukunft von BuzzFeed gestalten, 24 Stunden. Oder so. Wir geben mal so ein bisschen Formulierungshilfe. Sehr geehrter Herr Drepper, ich habe von Ihrem Stellenangebot bei den Weltraumwaffen erfahren. Was ist eigentlich Junge im DJV? Junge, warum hast du nichts gelernt? Ja, warum ist das nicht Mädchen? Ist doch total maskulistisch, ja, oder? Ja, genau, das müsste eigentlich Mädchen im DJV heißen. Schweinerei. Mädchen, warum hast du nichts gelernt? Geh doch zum Drepper hin, der sucht Journalisten. Ja, sehr gut. Du hast deine Stellung. Du hast doch früher dich für Fake News interessiert. Oh, ja. Eine eigene BuzzFeed. Ja, also BuzzFeed Germany, der absolute Krebs. Wo ich auch immer von der BuzzFeedisierung von ARD und ZDF spreche. Weil die haben sich da ja auf jeden Fall auch viel abgeschaut. Diesen ganzen sozial relevanten Bullshit, dieses ganze Feministengebrabbel, um die junge Zielgruppe zu erreichen und blablub. Bento Z und andere brechinduzierende Medien, meinst du? Genau, dann hieß es ja irgendwie, BuzzFeed baut Teams in Deutschland und Mexiko auf für mehr Buzz und Feed, mehr Unterhaltung und News. Sagt der gute Mann. Mir summt schon der Kopf. Genau, Buzz heißt ja auch eigentlich, dass man betrunken ist. Ist ja auch so ein Codewort dafür. Oder zumindest angetrunken. Schreibt sich ja auch Lea Alexander bald. Das ist wohl sein erster Tag gewesen gestern. Boss-Mode. Ach du Scheiße. Ja. Alter, hier go ist away, fake gamer girl. 24 Stunden Zukunft. Mal gucken, wie lange das aushält. Vor einer sagt, oh, BuzzFeed hat schon wieder einen Mann eingestellt. Problematisch. Ja, halt um Leute nicht mit der Herde zu rennen. Ja. Also habe ich dann gesagt, nee, Haltung bedeutet, also habe ich dann getwittert, Haltung bedeutet, dass die Herde hinter dir herrennt, weil du die einzige Wahrheit auf deiner Seite hast. Ja, vor allem gibt es doch verschiedene Herden, also die in verschiedene Richtungen laufen. Es gibt nur die demokratische Herde in Deutschland und alle anderen sind Wölfe. Das ist keine Meinung. Das ist die Stunde Zukunft. Es wird noch besser. Tada, das ist keine Meinung. Ich freue mich, dass nur Hate Speech bei 24 Stunden Zukunft dabei ist. Danke. Ich freue mich, dass auch die Genossen von der Staatssicherheit eine Abteilung zum heutigen Jubeltag des Staatsratsvorsitzenden geschickt haben. Ja, neues Deutschland. Junge in der Neues Deutschland. Ja, also für die Leute, die es noch nicht wissen, dieses No-Hate-Speech-Movement des Europarats bei uns von Frau Schwesig gepusht mit Frau Witzurek, Frau Gümüşay und den üblichen Leuten. Hat auch wir hatten früher ja auch die Freien Deutschen Journalisten, FDJ. Das war ein ordentlicher Verein. Wird in Deutschland auch gepusht von einer Organisation von Journalisten, also durchgeführt quasi mit öffentlichen Mitteln, nämlich diesen neuen deutschen Medienmachern, über die wir ja auch schon ausgiebig berichtet hatten in vielen Fällen. Deren Lieblingssatz lautet, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Journalist, Unternehmer und Satiriker, fand ich auch sehr schön. Von No Hate Speech stellt die Kampagne Hass ist keine Meinung vor. Ja, vielleicht haben die gedacht, dass die Memes, die waren doch von, das waren doch die mit den Memes, oder? Vielleicht glauben die, dass das Satire ist. Tja, aber das, diese Kombination, ne, Journalist, Unternehmer und Satiriker, das ist wieder so typisch so, manchmal möchte ich, dass die Leute mich ernst nehmen, dann setze ich meinen Journalistenhut auf, ne? Und wenn ich dann irgendwelche Kacke geschrieben habe, irgendwelche Behauptungen aufgestellt habe, die nicht stimmen, dann war das einfach nur Satire, die ihr nicht verstanden habt. Und wenn ich irgendwie vor den Karren gefahren bin oder irgendwie irgendwelche bekloppten Glossen rausgehauen habe und irgendwie feindselig war gegen irgendwelche Leute, dann bin ich, das ist Satire dann. Und dann will ich noch Knete machen und PR nebenbei und so und dann bin ich Unternehmer. So, dann habe ich den Hut auf. Aber warum gibt es eine Glaubwürdigkeitskrise im Journalismus? Nee, die gibt es nicht wirklich. Das ist alles nur von den Rechten irgendwie Verschwörungstheoretikern und so. Tralala. Volksschädlinger. Ja, sehr cool. NoHateSpeech.de organisiert 2017 drei Journalistentreffen. Ziel: Erfahrungsaustausch zum Umgang mit Hate Speech. Ja, wir haben ja gestern gelernt, dass nicht nur Flüchtlinge etc. pp. Von Hass betroffen sind, sondern ganz besonders auch die, die so unglaublich mutig sind und sich auf den Balkonen ihrer drei Zimmerwohnungen, die ihre Eltern bezahlt haben, in Berlin stellen und rufen Refugees welcome oder gegen Hate Speech oder so. Die sind ja auch unterdrückt. Ja, die haben auch nochmal so ein Icon. Leckerer Apfelbirnensaft, na schon mal wenigstens etwas, oder? Das war das Geistreichste, was bisher gesagt wurde. Haltung als Stolz zu sein auf meinen Beruf. Alter Schwede. Binde ich mich an eine Seite, verlasse ich den Journalismus, hat der Wassid-Mensch gesagt. Komisch. Da, ja, aber du weißt ja, die Flüchtlingsdiskussion zum Beispiel, da gibt es keine zwei Seiten. Ja? Ja, weil GEMA geht auch Deswegen nicht und so, wahrscheinlich. ja. Keine Objektivität des Reporters, nur Objektivität der Methoden. Ja, er muss aber halt die objektiven Methoden anwenden, der Ja, Reporter. Da würde ich genau. ihm ja fast sogar recht geben, also dass du nie ganz abschalten kannst, wer du bist. Ja, wobei Aber du das bei denen solltest halt ja, wieder so so wie du ein. halt, wenn du arbeiten gehst, irgendwie dir bewusst bist, was du da machst, solltest du als Journalist halt auch arbeiten gehen und dementsprechend das Handwerkszeug eines Objekt, also der Objektivität verwenden, weil das ist ja deine Aufgabe. Ja, da gab es ja bei GEMA geht auch genug Sprüche hier von Lea Alexander irgendwie. Ich schreibe über die Leute, die ich gut finde und ja, das ist die Chill Verschwörung. friends, fuck ethics. Ja, genau. Wenn ich keinen Journalisten mit Migrationshintergrund einstelle, könnt ihr mich schlachten. Ja, gut, kann man, ja, kann man natürlich so sagen, aber ja, Ja, ist auch eine was. leere Drohung. Also, wenn es gemein Ich verstehe wäre. nicht, was Migrationshintergrund für eine Qualität hat halt. Also in dem Zusammenhang von einer Arbeitsstelle. Das ist dann halt wieder dieses Diversity, von dem niemand weiß, ob es überhaupt einen Sinn hat, weil es eine Theorie ist. Der magische Migrationshintergrund. Ja. Harry Potter und der magische Migrationshintergrund. Das wäre doch Ja. was für die alte Rowling. Verkaufen wir hier. Ja. Da Ja, kann Hermine dann endlich rausfinden, dass sie trans ist. das fand ich auch nett. In den USA vernetzen sich freie Journalisten, die eigentlich Konkurrenten sind, was ich dann zitiert habe mit den Worten. Und da vernetzen sich auch feste Journalisten, die eigentlich Konkurrenten sind, wie zum Beispiel bei GEMA geht. Oder bei den Ja, eben, Journal-Pros. das war ja das Ding. Und da gab es noch einen Programmierlehrgang, der natürlich, wie es sich gehört, für solche Leute erstmal mit einem Ausflug in die Geschichte der Computerei mit der Rolle der Frau angefangen hat. Naja, dann werden sie halt eine halbe Stunde auf Ada Lovelace Weil rumgeritten das sein. musst du halt erstmal wissen, so, ne? Also ich verdiene ja mein Geld auch mit Programmieren und also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es das auch Frauen machen, dann wäre ich gar nicht arbeitsfähig. Also, wie soll das gehen, ne? Dann würde ich da nur Nee. sitzen und mir so denken, so, ich mache jetzt eine Schleife irgendwie, if, Klammer auf, und Und dann, da kannst du einfach nicht mehr weiter, weil keine Vagina in der Nähe ist. Ne? ja, dann denke ich mir dann so, nee, Da das weißt du ist, einfach nicht mehr, was du tippen sollst, genau, weil. das kann nicht, Ne? das Logik, Logik, Logik funktioniert dann nicht so. Was steht da im Hintergrund? Intro, willkürlich. Willkürlich. Gewählte Basics, Gewählte Basics. Programmieren, Programmieren. Praxistipps, weiter. Ja, das ist wahrscheinlich ein willkürlich gewähltes Basic hier. Ja, und man riecht sich, es gibt 3 zu 1 Verhältnis, mehr Frauen auf die Podien, auch Teil der Zukunft. Und hier im Hintergrund seht ihr dann auch jetzt Haltung annehmen. Hier, dieses Logo von der Veranstaltung. Oh Gott, jetzt Haltung annehmen. Oh Gott. Jetzt aber alle. Und vielleicht können wir in Nürnberg uns treffen, alle, und dann nehmen wir da alle Ja, Haltung an. die 3 Damen müssen alle jetzt aufstehen. Die ist es. Das sieht aus wie von Silberkot, oder was? Das fand ich auch gut. Interessante Einblicke in die Social Media Workflows bei Funk. Danke. Er hat gelernt, wie man Leuten irgendwie nach 2 Tweets sagt, leck mich am Arsch, ich block dich, oder was? Ja, wir stehen hinter der Susie Grime, du bist ein Sexist oder keine Ahnung was. Funk, Die was ist denn Susi hat los? total recht, weil sie eine Muschi hat. Ende. Ah! Jetzt kommt Ja. er. Wer hat Wladimir reingelassen? Die Russen sind da, die Russen sind da. Ha. Für die letzten 5 Minuten kommt der. Natürlich, ja, ja, immer doch. Na, ja. Die Zeit verschwenden mit Chefs, die einen ausbremsen. Das ist super. Das ist auch wieder so, meine Eltern haben mir ja eine Eigentumswohnung gekauft. Da kann ich auch dem Chef einfach mal sagen, nee, ich will den Job nicht. Das ist ein Schlag ins Gesicht von einem Arsch voll, vor so und so viel Prozent der anderen Deutschen, die jeden Tag mit ihren Chefs auskommen müssen und nicht sagen können, du bremst mich aus, ich kann die Zeit nicht mit dir verschwenden. Ja, weißt du, wie ich das lese? Ich lese das wie, ich will jetzt dieses und jenes hier irgendwie schreiben, lass mal. schreib mal lieber irgendwie was da drüber. Egal in welchem Fall, sind es beides Wohlstandsprobleme, mit denen sich die meisten Leute in diesem Land glücklich schätzen. Oh. Ja, das ist das Wichtigste. Flexible Arbeitszeiten im Journalismus, also wirklich ein Beruf, den du von der Couch aus ausüben kannst. Ja, das würde ich so gar nicht mal sagen. Ein Freund von mir ist Fotojournalist und der kann das nicht von der Couch. Ja, der ist Fotojournalist. Das ist was anderes. Aber prinzipiell kannst du schon den Beruf des Journalisten von der Couch ausüben, wenn du... Ja, aber wie viele Journalisten braucht denn ein Land bitte? 100%. BuzzFeed hat auch gerade zur Bewerbung aufgerufen. Ja. Hast du nicht gehört? Die nehmen Migranten besonders gerne. Die wollen Migranten Ach so, ich bin hier schon integriert. Ja, das wird denen nicht passen. Ja, die brauchen Leute, die anders aussehen als cishet weiße Männer, okay? Und ich bin so ein cishet weißer Mann. Mach dir doch einfach die Haare so ein bisschen Buchinger und zieh ein Mädchen-T-Shirt an und sprich komisch. Hallo, ich wollte bei euch anfangen, bei BuzzFeed Germany. Das ist jetzt irgendwie so deine private Fantasie. Das riecht wahrscheinlich jeden, ja. Aber ja, du kannst ja einfach deine ganze Werbung auf Guerilla schreiben und dann einfach unten so mit lateinischen Buchstaben dann so, gib Job. Ja, genau. Ich werde einfach reinkommen und sagen, so ich habe jetzt hier mein Tracksuit dabei und ich werde mich in die Ecke Slavs quatten und dann so Semitschki essen und Wodka saufen und nichts machen. So. Da habt ihr eure Diversität. Genau, Diversität ist gut. Wo kann ich mein T34 parken? Nee, wo kann ich CSGO spielen? Komme ich mit meinem Laptop hin? So. Genau. Ich bin russischer Hackerkind. Lasst mich arbeiten. Ich bin russischer Hacker, es sind Wahlen dieses Jahr, also lass mich in Ruhe. Ja, genau, so. Wir werden eh schon verfolgt, ja. Also. Genau, wir sind benachteiligt, alle sind da uns her. Ja, also das fand ich halt eben auch unglaublich dämlich, weil auch Work-Life-Balance, also das ist halt auch so ein Beruf, den du auch gerne mit nach Hause nehmen kannst und wahrscheinlich auch wirst. Ich meine, den ganzen Tag irgendwie drüber nachdenken, was los ist in der Welt. Da gibt es keinen Feierabend. Also, was soll das? Work-Life-Balance. Ja, es gibt sicher auch, es gibt halt überall die Leute, die haben einen 8-Stunden-Tag und es gibt die Leute, die machen 12 oder 14 Stunden, aber das ist dann auch oft halt eine Sache der Bezahlung, eine Sache der persönlichen Entscheidung. Work-Life-Balance kann man auch nicht jedem so aufdrücken, weil nicht jeder will dieselbe haben. Ich bin jemand, der hätte lieber viel mehr Life und weniger Work. Aber es gibt ja auch so Leute, die können nicht ohne. Ja, aber ich meine im Journalismus halt. Also. Aber da gibt es sicher auch Leute, die sich zum Herzinfarkt mit paar 50 arbeiten. Ja, aber ich meine ja gerade in dem Bereich, das ist ja eh. Also, wenn du jetzt irgendwie schreibst über irgendwelchen Kram, das nimmst du doch immer mit. Das ist jetzt nicht so, ja, wenn du jetzt irgendwie Arzt bist oder... Ja, mein Kumpel muss ja manchmal auch Unfallopfer bei der Bergung oder so. Wenn ein großer Unfall war, muss er dahin ein Foto von der Bergung im Zweifelsfall machen. Und der sieht ja nicht nur das Foto. Das Foto ist ja dann für die Zeitung ohne ja. Details. Vielleicht ein Blutfleck irgendwo. Aber er muss den ganzen Rest sehen. Das nimmt er auch immer mit nach Hause. Ja, der Herr Bolz ist ja in letzter Zeit schon öfter positiv aufgefallen. Das ist jetzt hier von dem Markus Klöckner. Bitte? Ja, aber der Herr Bolz wird interviewt. Ach so. Den hatten wir auch, glaube ich, schon mal in einem Video, in einem Interview, da hat er auch ziemlich Kritik an den Medien geübt. Und Telepolis hat halt Fragen eingesammelt von Lesern und hat die dann dem Bolz gestellt. Das ist ganz interessant. Wir können ja mal einen Auszug vielleicht draus, mal ein, zwei Fragen lesen. Das Ding ist auch wieder ziemlich lang, weil es ziemlich viele Fragen waren. Ja, hier zum Beispiel gleich die erste Frage. Der Leser geht davon aus, dass Medien zunehmend als Propaganda-Instrument für Regierungen fungieren und sich so auf Dauer zunehmend fragwürdig machen. Also er spricht hier von diesen Demonstrationen in Russland mit den Festnahmen und dass praktisch da eigentlich niemand demonstriert hat, wenn man es auf die Bevölkerung hochrechnet. Dass in Deutschland solche Demonstrationen nie so Wellen schlagen würden in der Größe wie in Russland, weil das hieße nämlich, runtergerechnet müssten hier 7.000 Leute demonstrieren. Und in Russland haben, ich glaube, ein paar 20.000 demonstriert. Und der Bolz sagt halt knallhart, so radikal die These auch ist, ich neige zur Zustimmung. Er hat den Sachverhalt perfekt formuliert. Es ist auch mein Eindruck, dass sich viele Leitmedien regierungsnah gerieren bis hin zur Propaganda. Besonders schlimm treibt es das Heute-Journal. Also es geht gleich richtig los. Und im Endeffekt ist die ganze Geschichte, ja, könnte auch wieder aus unserem Stream stammen, so ja, mehr oder weniger. Lehrer der Nation ist allerdings auch wichtig. Das ist auch Teil von dieser super tollen Haltung, die da bei den ganzen Tweets beschworen wurde. Ja. Konstruieren Medien mitunter bewusst weiter an einer medialen Wirklichkeit, weil sie an dem von ihnen mitgeschaffenen Narrativ unbedingt festhalten wollen. Das trifft zumindest einen Teil des Problems. Hinzu kommt, was mein Kollege Keplinger einmal die Koorientierung der Journalisten genannt hat. Man orientiert sich nicht an der Wirklichkeit, wie sollte man auch, sondern an dem, was die Kollegen schreiben. Die größte und dichteste Echokammer ist der Journalismus. Hashtag Gamergate. Gamergate, dieses frauenfeindliche, misogyne Hashtag-Ding. Genau, wo hast du das überall gelesen? Ah, überall, gut. Habt ihr gut voneinander abgeschrieben. Und hier geht es halt auch um die Arroganz. Um die Krise der klassischen Medien zu verstehen, ich würde noch einen Faktor ergänzen, die wahnsinnige Arroganz arrivierter Journalisten. Und das habe ich ja damals in der Zeit, als ich das Gamergate-Blog-Ding gemacht habe, des Öfteren zu spüren bekommen, dass mir dann gleich vorgehalten wird, ich sei ungebildet, apolitisch, ich hätte nicht das Niveau, um mit Journalisten zu diskutieren, etc. pp. Was mich auch richtig sauer gemacht hat. Und so auch ein kleiner Faktor zur Entstehung der Weltraumwaffen war. Hab da gut gemacht. Ja, und gibt es eine Zukunft der vierten Macht, der Presse, der Medien? Die Millionen-Dollar-Frage, die auch der Bolz nicht beantworten kann. Aber was sollen Qualitätsmedien in der Zukunft noch sein? Weiß nicht. Ich habe mal von Sargon, bei einem Stream hat er mal erwähnt gehabt, dass heutzutage durch das Internet halt Ignoranz zu einer aktiven Entscheidung ist, wird und man sehr viele Outlets hat, sehr viele Medien, die man in Betracht ziehen kann, muss jeder einzelne Nutzer des Internets im besten Falle schon selbst der eigene Journalist werden. So eigene Standards aufstellen und befolgen, weil die festgestandenen journalistischen Outlets, die halten sich da schon lange nicht mehr dran. Das aber halt interessanterweise steht das ja im völligen Gegensatz zu dem, was wir hier probieren. Ne? Wir sind seit Jahren dabei, nach dem PISA-Schock und G8 und allem Scheiß und Bologna, wir verdichten die Bildung immer weiter. Wir geben den Leuten eben nicht mehr das Fundament mit dem sie diese ganzen Sachen auch zerlegen können und verstehen können. Ja. Ja, wir verdichten immer mehr, was gewusst werden sollte. Und dann verlieren die Leute später einfach auch die Kontrolle drüber, weil sie keine Grundlagen haben. Oder glauben halt solchen Rattenfängern wie den Progressiven ihren Scheiß, als wäre es halt... Ja, es ist halt grundsätzlich einfacher, wenn man gesagt bekommt, was man zu denken hat und nicht, wie man zu denken hat. Also wenn man einfach gesagt bekommt, okay, 2 plus 2 ist 4 und es ist egal, was dieses Plus da bedeutet, merkt ihr einfach, dass das so ist und das so ist und hör auf, darüber Fragen stellen zu wollen, warum das so ist. Ja. Es hat seine Funktionalität zu einem bestimmten Rahmen ja auch verdient, so in dem Sinne, aber trotzdem ist halt wichtiger, die Regeln zu kennen und diese dann anwenden zu können, und zwar ohne Fehler. Und wie du gesagt hast, ist das halt nicht mehr hier so gegeben. Das ist halt nicht der Fall. Ich habe auch gefragt, so, wieso wird Logik zum Beispiel nicht in Grundschulen Leuten beigebracht? Einfach so ein Grundschulebene von Logik, so ganz einfache Aussagen, so und oder Implikationen, und wie man Sachen auflöst, ja, wie man von einer Aussage auf eine andere kommt, ja. So, und was denn zum Beispiel ein Beweis wäre, ja, wie man sowas führt. Das wird nicht gemacht, weil es dann heißt, ja, wir haben kein Interesse dafür oder kein Geld dafür. Und das ist halt schade. Ja. Ja, das hier ist noch so ein Fundstück, dass der Alfonso in die Reihe geworfen hat. Die ist hier eine Autorin vom Freitag, die wohl im Regen stehen gelassen worden ist. Das war ganz interessant. Also die Dame schreibt über die Mafia und schreibt halt eben auch über den deutschen Arm der Mafia, quasi der italienischen. Und sie hatte berichtet über einen Prozess, weil halt die Mafia das ganz häufig probiert, über das Persönlichkeitsrecht an die Leute abzustrafen, die über sie schreiben, die Journalisten. Also die sagen quasi so, ja, du hast meinen Namen erwähnt, ich verklag dich. So üble Nachrede und so ein Kram. Und dann zieht sich das halt erstmal, gerade in Italien halt. Und in Deutschland wird das halt auch so probiert. Und das Ironische ist jetzt, dass sie über so einen Prozess berichtet hat in Deutschland und dass sie jetzt auch angezeigt wurde, wegen Persönlichkeitsrecht, Verletzung von einem, den sie halt erwähnt hat in ihrem Beitrag, der da halt der Kläger war. Und dass jetzt halt der Freitag nicht, wie sonst üblich, also der hat das abgedruckt, diesen Text, um den es geht. Und die haben sich quasi so hingestellt, als wäre sie einfach selber schuld. So, wir kümmern uns da nicht drum, so nach dem Motto. Obwohl das halt, wie in diesem jetzt von der FAZ da berichtet wird, eigentlich nicht üblich wäre. Normalerweise gibt es halt einen Chefredakteur, der inhaltlich verantwortlich ist. Und wenn man sich jetzt distanziert von einem Beitrag, der in einem Medium erschienen ist, dann wird halt der Beitrag einfach weggenommen und man sagt so, ja, hat sich jetzt unsere Einschätzung geändert. Aber wenn es irgendwelche Rechtsstreitigkeiten gibt oder so, dann steht man halt dem Autor trotzdem bei. Und der Freitag hat quasi gesagt so, also die haben sich quasi so verhalten, als wäre das gerechtfertigt. Und ja, so nach dem Motto, sieh zu, wie du klarkommst. Eine Frau, und die hat noch nicht mal viel Geld dafür gekriegt. Eine freie Journalistin, irgendwie 500 Euro oder so für diesen, eine Expertin in dem Bereich. Die da für jetzt möchte ich in dem Zusammenhang auch nochmal darauf hinweisen, wem der Freitag gehört. Ne? Zumindest zum Teil oder zum großen Teil dem Herrn Jakob Augstein. Einen der größten Pharisäer in unserem Land. Ja, und der Freitag ist ja auch Kooperationsmedium vom Guardian. So mit der progressivsten Kack-Zeitschrift, die es gibt. Ist ja interessant. Ja, zu guter Letzt hätten wir noch dieses hier. Das war auch ganz interessant hier. Dieses Übermedien gefällt mir irgendwie immer besser. Jedes Mal, wenn ich wieder was bei mir lande, eigentlich ist der Niggermeier ja, ist, glaube ich, auch schon ein paar Mal nicht so positiv aufgefallen. Aber hin und wieder ist er doch ganz fair. Wie groß ist denn die Chance, dass das ein Aprilscherz ist? Nee, das ist kein Aprilscherz. Nee. Das ist kein Aprilscherz, aber das ist doch der 1. April. Ja, das macht nichts. Die können sich doch ein bisschen Humor erlauben, kommt schon. Oh, aber dieses Jahr ist es echt, ich habe eigentlich nur einen gesehen und der war so lame und so angestrengt, dass ich es gleich gemerkt habe. Würde man mir weismachen, Ron Dennis und Bernie Ecclestone würden ein Formel-1-Team gründen und es würde Broma heißen. Broma. Als ich nicht gesehen habe, ist Windows, hat sich entschieden, die nächste Version als Open Source rauszubringen. Das ist aber auch schon 100 Mal gewesen, oder? Kann sein. Naja, ich finde das eh ist irgendwie redundant mit dem 1. April. Ich meine, wir haben ja schon den Weltfrauentag, das muss doch reichen, oder? Nee, oh. Der Weltfrauentag wird natürlich den Schneeblotag ausgeglichen, oder? Naja, auf jeden Fall gab es halt beim Spiegel diese Überschrift: Spitzen von SPD und FDP werben für Ampelkoalition. Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, ganz ehrlich. Ich habe ja die FDP immer so ein bisschen im Blick, weil ich ja irgendwas doch wählen will, aber als ich das wieder gesehen habe, ist mir schon Angst und Bange geworden. Bin ich ganz froh, dass sich das als Hoax rausgestellt hat. Ja, aber was ja halt eben gewesen ist, dass sie sich Zitate genommen haben und wenn diese Zitate jetzt nicht explizit irgendwie gesagt haben, nee, wir finden das kacke, dann wurde das quasi als Beweis genommen, dass das möglich ist. Und das ist da ja, werben für eine Ampelkoalition ist was ganz anderes, als zu sagen, ja, nee, also wenn gar nichts anderes geht, würden wir vielleicht auch das machen. Ja, Herr Kubicki schreibt dazu, niemand in der FDP wirbt für eine Ampelkoalition. Der Spiegel sollte sich über seine Fake News, einen Vorwurf der Lügenpresse nicht beschweren. Ja. Wenn er selbst Teil der Veranstaltung ist. Ja. Und dann kam hier irgendwie ein Konter von dem furchtbaren Chefredakteur von denen. Diesen Typen kann ich auch überhaupt nicht leiden. Wo waren das hier? Sehr geehrter Herr Lindner, ja, genau. Der Spiegel druckt keine Fake News, sondern die Ergebnisse seiner Recherchen. Ja, die Failing FDP, genau. Ist auch so ein Trump-Anspruch. Die Amadeo-Antonio-Stiftung veröffentlicht auch die Ergebnisse ihrer Recherchen. Das heißt halt noch lange nicht, dass da nicht 80% von Bullshit sind. Ja, der schönste Absatz war der hier. Das Spiegelstück ist ein typisches Spiegelstück. Es geht von einer These aus, die FDP ist bereit für die Ampel und ordnet dann alle dieser These, alles diese These unter. Wenn es nicht widerspricht, dann wird es halt als Beleg gewertet. Ja, das Journalismus, das waren irgendwie wie viel? 7 oder 8 Autoren oder so unter dem Beitrag stand hier irgendwie drin. Jeder, der ein Interview in den letzten Monaten mit irgendwem von der ja, hier, 7 Autoren. 18% Partei geführt hat. Ja. Ja, das waren die Weltraumaffen für heute. Ja. Hat sich ja doch voll gelohnt, hier jetzt mal reinzukommen. Das ist super, klasse. Dafür, dass du schon vor 2 Stunden im Chat rumgehangen hast. Ja, ich habe euch halt zuerst mal abgehört. Ja, ich wollte mich mal in meine normale Position so als Russe halt reinleben, so abhören, was die Deutschen so machen. Hm. Ja. Ich berichte das ja auch alles so weiter, aber das müssen ja jetzt nicht Leute wissen. Ich nehme mal an, wir sind jetzt nicht mehr live, oder? Ach doch, wir sind noch live. Oh, verdammt, nein. Oh, nee. Telefonstreich, Telefonstreich. Ja, ja, genau, 2. April, haha. So. Ja, also wir werden uns irgendwann die Woche wahrscheinlich wiedersehen mit was war das hier, wie hieß das Ding? Männerrechtsbericht? Oh, nee. Ja, das grausame... Das sah auf jeden Fall bitterböse aus. Männerperspektiven auf dem Weg zu mehr Gleichstellung. Hm. Da könnt ihr euch schon mal warm anziehen. Ne? Und ansonsten spätestens am Sonntag wieder. Ich war auch wie immer der Mars heute Abend. Der Caps Lock. Ich bin der Dennis. Der Dennis. Ja, ja. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss.